Sie hören 1605 bis 1688, Englands wilde Jahre, Guy Fawkes Attentat, Bürgerkrieg, glorreiche Revolution. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Sprachstreit. Darf, sollte, kann man das sagen? ZigeunerInnen? Selten wurde so heftig über korrekte Wörter, Anreden und Bezeichnungen gestritten wie derzeit. Dabei musste sich unsere Sprache immer schon anpassen und erwies sich doch als erstaunlich robust gegen tiefgreifende Neuerungen. Von Dirk Liesemer. Unsicherheit macht sich breit. Begriffe, die vor kurzem noch unverdächtig schienen, gelten mittlerweile als abwertend, diskriminierend oder gar kolonialistisch. Sei es nun der Mohrenkopf oder zuletzt die Zigeunersoße, wobei besonders letzteres Wort zeigt, wie unübersichtlich die Fronten verlaufen können. Während der Verein Forum für Sinti und Roma jahrelang und letztlich erfolgreich die Lebensmittelkonzerne zu einer Umbenennung der Soße drängte, weil es sich dabei um einen nationalsozialistisch kontaminierten Begriff handle, verteidigt die Sinti-Allianz Deutschland das Wort Zigeuner bis heute. Man wolle die 1.500 Jahre alte historische Bezeichnung Zigeuner weiter als wertfreien Oberbegriff verwenden und wende sich gegen eine Zensur oder Ächtung des Begriffs Zigeuner durch wen auch immer. Kein Wunder, dass viele Menschen irritiert sind, zumal zahlreiche Begriffe umstritten sind und kaum jemand als reaktionär tituliert werden möchte. Muss man jetzt also immer von Bürgern und Bürgerinnen sprechen, statt wie früher einfach von den Bürgern? Darf man noch die Studenten sagen oder nur noch die Studierenden? Was ist mit Indianer, Eskimo und Ureinwohner? Oder ist einzig Indigene und Person of Color opportun? Und wer darf über die Wortwahl bestimmen? Die Betroffenen? Aber wer zählt alles dazu? Nur diejenigen, die einem meist kleinen Verband angehören? Den Deutschen hat es die Sprache verschlagen. Im vergangenen Sommer ergab eine Umfrage des Instituts Allensbach, dass gerade noch 45% der Bürger das Gefühl haben, frei die politische Meinung äußern zu können. Ob man die Ängste für berechtigt hält oder nicht, für ein demokratisches Gemeinwesen ist solch ein Befund alarmierend. Im Streit um Worte schaukeln sich mehrere Debatten gegenseitig auf. Mal geht es um Gender, dann wieder um Kolonialismus und kulturelle Aneignung. Zugleich versucht die AfD, ein überkommenes völkisches Vokabular wiederzubeleben. Trotz ihrer Versuche ist es noch immer weitgehend Konsens, dass sich ins Aus buxiert, wer eindeutige NS-Begriffe wie Blut und Boden im Munde führt. Aber die Debatten um Worte bleiben schwierig und kaum verallgemeinerbar. So belegt der Buchautor Matthias Heine, dass selbst ein verdächtiger Begriff wie »bis zur Vergasung« nicht auf Hitlers Gaskammern zurückgeht, sondern auf eine noch ältere Schülersprache aus dem Chemieunterricht. Ähnliches gilt ihm zufolge für Bombenwetter und innerer Reichsparteitag. Dass historische Argumente aber oft kaum Gehör finden, sollte nicht überraschen, zumal wenn Gefühle und Befindlichkeiten betont werden. Auffällig ist, wie oft hierzulande schon über Sprache gestritten wurde. Vielleicht vehementer als anderswo. Während der Nationalstaat auf sich warten ließ, war die Sprache lange Zeit das einzige Band, das über Jahrhunderte die Deutschen einte. So musste jeder Angriff auf sie als ein Angriff auf die Identität gewertet werden. 1721 jammerte Liselotte von der Pfalz. Ist es möglich, dass unsere gute, ehrliche Deutsche so alber geworden, ihre Sprache ganz zu verderbe, dass man sie nicht mehr verstehen kann? Und mehr als 100 Jahre später, 1852, schimpfte Arthur Schopenhauer: Die Sudler sollten ihre Dummheit an etwas anderem auslassen als an der deutschen Sprache. Worüber sich die Adelige und der Philosoph nun auch genau beschwert haben: Sprachen ändern sich, seit Menschen unterschiedlicher Sprachgruppen miteinander in Kontakt treten. Manchmal werden fremdsprachige Lehnwörter als erweiternd empfunden, dann wieder sammelt sich Widerstand. So hatte sich bereits 1617 in Weimar eine Sprachakademie namens fruchtbringende Gesellschaft gegründet, um eine Einmischung fremder ausländischer Worte aufs Möglichste zu verhindern. Tatsächlich war Französisch hierzulande eine Zeit lang so verbreitet, dass es sich fast im Adel durchgesetzt hätte. Später, ab dem 19. Jahrhundert, sickerten englische Begriffe ins Deutsche ein, wobei zugleich unzählige französische Begriffe verschwanden. Allerdings, das Englische besteht zu erheblichen Teilen aus französischen Lehnwörtern. Dass viele Fremdwörter nicht mehr als solche zu erkennen sind, gehört übrigens zu den Stärken unserer Sprache. Sie schafft es recht mühelos, sich fremde Wörter anzueignen, in Phonetik wie Wortbildung. Zugleich erweisen sich Wörter als anpassungsfähig. Manche machen Karriere, andere stürzen ab. Ein Marschall war anfangs ein Pferdeknecht, dann ein Stallmeister, danach ein Hofbeamter, ehe er die Reiterei befehligte. Anders erging es der Dirne, die zunächst eine Dienerin war, ehe man das Wort anstelle von Hure verwendete. Doch Dirne klang nur kurz unverfänglich, ehe es genau jene Bedeutung annahm, die es verschönern sollte. In der Sprachwissenschaft wird dies als Euphemismus-Tretmühle debattiert. Es hilft nicht, nur ein Wort auszutauschen, wenn die Welt gleich bleibt. Ob dies auch für maskierende Begriffe wie das N-Wort gilt, das den Begriff Neger vergessen machen soll, kann man live beobachten. Übrigens kurz zum Wort Mann, das unter Feministinnen in Verruf geraten ist. Es leitet sich nicht vom Mann ab, sondern letztlich vom englischen Wort Menschheit, Mankind. Ohnehin fällt auf, wie sehr Begriffe so lange zitiert werden, bis ein Partikel entdeckt wird, der als diskriminierend verstanden werden könnte. So verlangte ein Berliner Linguist gar, die schleswig-holsteinischen Dörfer Moorkirch oder Negernbötel umzubenennen, ganz gleich, woher die Namen stammen mochten. Allein, dass sie verletzend wirken könnten, reiche aus. Dabei zeigt die Geschichte, wie radikal sich selbst negative Bedeutungen ins Positive wenden lassen. So wurden die Franzosen einst von den Engländern mit eitlen Hähnen gleichgesetzt. Hahn und Gallier heißen auf Latein Gallus. Statt sich zu ärgern, erhoben die Franzosen das Federvieh zum Nationalsymbol. Ein anderes Beispiel ist eine Bewegung der 1970er Jahre. So wurden Homosexuelle als schwul beschimpft, ehe sie begannen, sich selbst offensiv als Schwule zu bezeichnen. Wie sich der Sprachgebrauch ändert, ließ sich lange am Duden ablesen. Das 1871 gegründete Wörterbuch nahm mehr als 100 Jahre nur etablierte Worte auf. Doch der Verlag ist ungeduldig geworden, will Trends setzen, politisch Farbe bekennen und gendergerechte Sprache fördern. Er fällt damit als Sprachinstanz aus der Rolle. Aktuell werden 12.000 Personen und Berufsbezeichnungen angepasst und manche gar erfunden. Zugleich veröffentlicht der Verlag wuchtige Handreichungen für Gender-Schreibweisen. Der Historiker Götz Ali kommentierte das sarkastisch. Der Duden schafft sich ab. Der Verlag wettet auf den Zeitgeist. Für die offizielle Rechtschreibung ist ohnehin eine andere Institution zuständig, der 2004 etablierte Rat für deutsche Rechtschreibung. Andere Standardwerke orientieren sich derweil weiter an der etablierten Grammatik, etwa das Wörterbuch Warich, das von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften herausgegebene digitale Wörterbuch der deutschen Sprache sowie das vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache veröffentlichte Ovid. Ob sich das Deutsche so entwickeln wird, wie vom Duden erhofft, bleibt ungewiss. Was Gender-Schreibweisen angeht, machte die Linguistin Eva Trutkowski folgende Prognose. Sie werden sich vorerst weiter durchsetzen, ehe sie sich in 10 bis 15 Jahren von selbst erledigen. Sprache schleife sich ab und tendiere zu ökonomischen Lösungen. Wer verwendet im Gespräch schon Futur 2 oder Plusquamperfekt? Interview. Die Leute nicht unterschätzen. Helmut Weiß über geschlechtergerechtes Deutsch, die späte Entstehung des Femininums und fragwürdige Ansichten des Duden-Verlags. Interview von Dirk Liesemer. Zunächst zur Person. Helmut Weiß ist Professor am Institut für Linguistik der Universität Frankfurt. Er forscht zur Geschichte der deutschen Sprache von den Anfängen des Althochdeutschen bis zur Gegenwart. Insbesondere befasst er sich mit Sprachwandel und Dialekten. Herr Professor Weiß, vielerorts wird fürs Gendern geworben. Statt die Bürger solle man besser die Bürger und die Bürgerinnen oder die BürgerInnen schreiben. Ansonsten fühlten sich nicht alle Menschen angesprochen. Ist geschlechtergerechtes Deutsch eine logische Fortentwicklung unserer Sprache? Man kann so etwas versuchen, aber die Frage wird bleiben, ob es notwendig ist. Man sollte die Leute nicht unterschätzen. Es wird intuitiv verstanden, was gemeint ist. Im Deutschen hat jedes Nomen ein grammatisches Geschlecht, also der, die, das. Oft stimmt dieses mit dem biologischen Geschlecht überein, wie bei der Mann oder die Frau, dann aber auch wieder nicht, siehe das Kind. Und bei Wörtern, die Unbelebtes bezeichnen, der Tisch, die Schule, ergibt es keinen Sinn, vom Sexus zu reden. Ich glaube nicht, dass sich der neue Sprachgebrauch, den kleine Gruppen betreiben, durchsetzen wird, schon gar nicht im Mündlichen. Gestritten wird über das generische Maskulinum, wie es in die Bürger zum Ausdruck kommt. Die Mehrheit versteht, dass damit nicht nur Männer, sondern alle Menschen gemeint sind. Genau das wird nun von der feministischen Linguistik bezweifelt. Ihr zufolge haben sich historische Machtverhältnisse tief in die deutsche Grammatik eingraviert. Ist das generische Maskulinum also ein Erbe jahrhundertelanger männlicher Macht? Solch eine These hat überhaupt keine Basis. Das generische Maskulinum gibt es, seit es die deutsche Sprache gibt. Kurz ein Vergleich mit dem Englischen. Beides sind indogermanische Sprachen, die sich aus der gleichen Quelle speisen. Während das Deutsche heute noch drei grammatische Geschlechter besitzt, kennt das Englische bei Substantiven keines mehr. Doch die jeweiligen sprachlichen Entwicklungen lassen sich beim besten Willen nicht auf unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zurückführen. Und es ist auch nicht erkennbar, dass Frauen im englischen Sprachraum dadurch eine bessere Stellung erlangt hätten. Sie sagen, das Deutsche besitze heute drei Geschlechter, war dem also nicht immer so? Im Indogermanischen existierten nur zwei Geschlechter, eines für Unbelebtes und eines für Belebtes. Aus ersterem entstand das Neutrum, aus letzterem das, auch generisch, verwendbare Maskulinum. Erst später kam das Femininum auf, anfangs auch nur für Kollektivausdrücke wie die Einwohnerschaft und die Bürgerschaft. Bereits zur Zeit des Althochdeutschen im Frühmittelalter wurden maskuline Nomen generisch interpretiert. Nachbar, Freund, Feind, Sünder, Pilger meinte Männer wie Frauen. Gleichwohl gibt es von 1663 ein Verzeichnis mit Wörtern wie Teutschin, Beklagtin, Feldhauptmännin. Es kursierten auch Heiligin, Gläubigin und Elbigin. Letzteres für eine Frau, die an der Elbe lebte. Waren das kuriose oder gängige Begriffe? Es kamen oft Wörter auf, die bald wieder verschwanden, darunter auch das vom Duden wiederbelebte Gästin. Es stammt aus dem Mittelhochdeutschen, wurde aber überflüssig, weil das Wort Gast eben nicht nur auf Männer bezogen wird. Der Duden folgt einer bestimmten politischen Ansicht, was völlig verfehlt ist. Bezeichnungen wie Einwohner, Zeugen und viele andere sind eindeutig indifferent bezüglich des Sexusmerkmals. Sie betonen die Wortbedeutung. Die Kritiker des generischen Maskulinums verweisen hingegen auf die Assoziationen, die ein Wort im Kopf auslöst. Studien zufolge denken nicht wenige, wenn sie etwa die Lehrer lesen, zuerst an männliche Lehrer, ehe ihnen auch eine Lehrerin in den Sinn kommt. Assoziationen und Wortbedeutungen sind jedoch nicht dasselbe. Assoziationen sind individuell von Erfahrungen geprägt oder historisch geformt, während Bedeutungen unabhängig davon sind. Was jemand zum Beispiel mit dem Wort Hund assoziiert, ist für die Bedeutung des Wortes irrelevant. Übersehen wird zudem, dass das grammatische Geschlecht im Plural ohnehin neutralisiert ist, aufgrund des einheitlichen Artikels die. Die Männer, die Frauen, die Kinder. Im Althochdeutschen war das noch anders. Damals wurde auch im Plural unterschieden, ehe eine Abschleifung einsetzte. Prolog 1605 bis 1688. Englands wildes Jahrhundert. London 1605, die Mutter aller Attentate. Katholische Fanatiker um Guy Fawkes bereiten einen monströsen Anschlag vor. Sie wollen das Parlament mitsamt allen Abgeordneten. Sie wollen das Parlament mitsamt allen Abgeordneten und der Königsfamilie in die Luft sprengen. Einer der Verschwörer begeht im letzten Moment einen Fehler. Von Frederik Seeler. Kurz vor Mitternacht betritt der Mann einen Gewölbekeller unter dem Westminster Palace, dem Sitz des Parlaments. Seine Laterne erhellt den Steinboden. Er trägt einen schwarzen Umhang, schwarzen Hut und Reitstiefel mit Sporen. In der Mitte des Raums liegt ein riesiger Haufen Feuerholz und Kohle. Der Mann beugt sich vor, doch plötzlich ertönen Schreie. Soldaten stürmen auf ihn zu und packen ihn. Er wehrt sich nicht. Der Baron Thomas Knywitt, der die Männer kommandiert, sieht den Haufen, reißt die Holzscheite zur Seite, wühlt sich durch den Kohlenstaub. Dann erkennt er ein Fass. Er öffnet es, fährt mit der Hand hinein, zerbröselt den Inhalt zwischen seinen Fingern. Schwarzpulver. Die Soldaten räumen das Holz beiseite und legen 36 Fässer frei. Gefüllt mit genug Sprengstoff, um das Parlament und die Nachbargebäude in Trümmer zu legen. Der festgenommene Mann in Schwarz trägt Streichhölzer bei sich, eine Taschenuhr und Lunten. Er wollte den König von England in die Luft jagen, sagt er. Sein Name ist Guy Fawkes. In dieser Nacht von 4. auf den 5. November 1605 decken die Soldaten im Keller des Parlaments das größte Sprengstoffattentat der englischen Geschichte auf. Den Gunpowder Plot, geplant von einer Gruppe, die die gesamte Führung des Landes stürzen will. Der entdeckte Sprengstoff zeigt, wie sich Anfang des 17. Jahrhunderts der Kampf um die Macht in England zugespitzt hat. Doch der Plot ist nur der Beginn eines brutalen Jahrhunderts, in dem Konfessionen, König und Parlament gegeneinander Bürgerkrieg führen. Ein König seinen Kopf verliert und der Despot Oliver Cromwell die Republik ausruft. Bis die glorreiche Revolution von 1688 die politischen Bedingungen für das heutige Großbritannien schafft. Der Konflikt, der das Königreich fast zerreißen wird, beginnt mit einer unglücklichen Ehe. 1529 will sich König Heinrich VIII. Von der ersten seiner 6 Ehefrauen scheiden lassen, was die katholische Doktrin verbietet. Heinrich sagt sich deshalb vom Papst los, gründet seine eigene anglikanische Kirche und erklärt sich selbst zu deren Oberhaupt. Seine Untertanen müssen ihm die Treue schwören, wer sich weigert, muss Strafen zahlen oder das Land verlassen. Heinrichs Tochter Elisabeth I. verfolgt die Baptisten, die Papsttreuen, noch härter. Katholiken dürfen nicht mehr in ihren prächtigen Kathedralen beten, nur noch im eigenen Haus. Priester, die öffentlich predigen, werden in den Tower of London gesperrt oder gehängt. 1603 besteigt der Schotte Jakob I. den Thron. Anfänglich gilt er als Versöhner zwischen den Konfessionen. Er ist mit einer Katholikin verheiratet und erklärt sich bereit, einige Gesetze seiner Vorgängerin aufzuheben. Er toleriert Katholiken, solange sie seine Autorität über den Papst anerkennen. Viele adelige Katholiken unterwerfen sich, um Besitz oder Karriere nicht zu gefährden. Doch Widerstand organisiert sich. Im Mai 1604 treffen sich 5 Männer im Londoner Pub Duck and Drake. Fast alle von ihnen sind Mitte 30, überzeugte Katholiken und gehören der Chantry an, dem Landadel. Ihr Anführer heißt Robert Catesby. Schon 1601 beteiligt er sich an einem Aufstand gegen die Krone, kam aber gegen Strafzahlung frei. Sein Cousin Tom Wintour versuchte 1602, den König von Spanien zu einer Invasion Englands zu überreden. Er versprach ihm, dass 3000 bewaffnete Katholiken bereitstünden. Doch der König lehnte ab. Nun sitzen sie zusammen, trinken Wein und diskutieren. »Sollen wir immer nur reden und nie handeln?« ruft einer in die Runde. Am Tisch sitzt auch Guy Fawkes. Er hat in den Niederlanden als Söldner gekämpft und dabei gelernt, mit Sprengstoff umzugehen. Die 5 Männer entwickeln eine größenwahnsinnige Idee. Wenn das nächste Parlament zusammentritt, versammelt sich die gesamte Elite des Landes für die Eröffnungszeremonie. Der König, seine Familie, Berater, anglikanische Bischöfe, dazu hunderte Abgeordnete und Lords aus dem Oberhaus. Die fünf Verschwörer wollen Schwarzpulver unter dem Parlament platzieren und auf einen Schlag die gesamte englische Führungsschicht umbringen. Dann werde sich die katholische Bevölkerung erheben und man könne die achtjährige Tochter des Königs, die im Parlament nicht dabei ist, unter katholische Vormundschaft einsetzen. Die fünf Männer schwören auf ein Gebetbuch, den Plan geheim zu halten. Der Palast von Westminster ist ein Gebäudekomplex aus dem Mittelalter mit großen Sälen, Gängen, Besprechungsräumen und Kellern. An die Außenmauern grenzen Bäckereien, ein Weinhändler, Tavernen und Wohnhäuser an. Die Verschwörer mieten ein Haus an der Straße gegenüber. Sie planen, einen Tunnel unter das Parlament zu graben. Durch Zufall entdecken sie den Zugang zu einem alten Lagerraum im Parterre unter dem House of Lords, wo eine Nachbarin Kohle und Brennholz lagert. Die Verschwörer bieten ihr die doppelte Miete an. Mittlerweile haben sich 8 weitere Männer der Verschwörung angeschlossen. Mit deren Hilfe und Geld kaufen sie Schwarzpulver und rudern es über die Thames zum Westminster Palace. Im Keller stellt Guy Fawkes 36 Fässer auf, etwa 2 bis 5 Tonnen explosives Material. Genug, um das Parlament und alle umliegenden Gebäude zu sprengen. Alles scheint bereit. Die Parlamentseröffnung ist für den 5. November 1605 angekündigt. Einer der 9 Verschwörer plädiert dafür, seinen Schwager Lord Monteagle einzuweihen. Der Lord ist einer der wenigen Katholiken im Oberhaus und setzt sich für deren Rechte ein. Für sein Engagement hat er sogar 4 Tage im Gefängnis verbracht. Die Verschwörer diskutieren, aber entscheiden sich, den Lord nicht zu warnen, zu groß sei das Risiko. Einige Tage später sitzt Lord Monteagle am Essenstisch in seinem Londoner Haus, als ihn ein anonymer Brief erreicht. Der Absender rät ihm, falls ihm sein Leben lieb sei, eine Ausrede zu finden, um nicht an der Parlamentseröffnung teilzunehmen. Das Parlament werde einen schrecklichen Schlag, einen terrible blow, abbekommen. Er soll den Brief sofort nach dem Lesen verbrennen, steht am Ende. Doch Monteagle nimmt den Brief und reitet ins Regierungsviertel, um einen Berater des Königs zu treffen. Sie sind sich einig, dass mit Blow eine Explosion gemeint sein muss, und informieren den König. Lord Monteagle ist zwar Katholik, doch er hat sich mit der anglikanischen Monarchie arrangiert. Später erhält er Ländereien als Belohnung. In der Nacht vom 4. auf den 5. November durchsuchen die Soldaten die Lagerräume unter dem Parlament. Dort entdecken sie Guy Fawkes und die Fässer mit dem Schwarzpulver. Am nächsten Tag kommt das Parlament zusammen. Die Abgeordneten beschließen, ein Komitee für den Handel mit Spanien einzurichten und einen Abgeordneten wegen Gicht von seinen Aufgaben zu entschuldigen. Langsam spricht sich die Nachricht vom Sprengstoffattentat herum. In der Nacht entzünden die Londoner Lagerfeuer, um zu feiern, dass Gott den König vor dem Anschlag geschützt hat. Die Verschwörer fliehen auf Pferden aus der Stadt. Noch immer hoffen sie, dass sich die Katholiken auf dem Land erheben könnten. Sie verschanzen sich in einem Herrenhaus in Midlands. Doch der Sheriff of Worcestershire umstellt das Gebäude mit 200 Mann. Sie schießen mit Musketen durch die Fenster. Die beiden Anführer Robert Catesby und Thomas Percy trifft angeblich dieselbe Kugel, immerhin ein schneller Tod. Guy Fawkes erleidet die Rache des Königs. Im Tower of London hängen Folterknechte ihn an den Armen auf. Fawkes zeigt Entschlossenheit. Er redet auf Französisch auf sie ein, behauptet, alleine gehandelt zu haben und scherzt, dass er Jakob den Ersten zurück in seine schottischen Berge sprengen wollte. Auf die Frage, ob er etwas bereue, antwortete er, dass die Explosion nicht geklappt hat. Doch als die Folterknechte ihn auf die Streckbank schnallen und an seinen Gelenken und Knochen zerren, nennt Fawkes den Namen eines beteiligten Priesters, verrät, wie sie den Sprengstoff in den Keller brachten. Als er sein Geständnis unterschreibt, hinterlässt er nur eine zittrige Linie auf dem Pergament. Zusammen mit 9 anderen überlebenden Verschwörern wird Fawkes zum Tode verurteilt. An einem frostigen Wintermorgen im Januar 1606 werden sie zu einem Hof im Westminster-Palast geführt. Der Ort, den sie beinahe in die Luft gesprengt hätten. Der erste Verurteilte wird gehängt, doch kurz bevor er erstickt, schneidet der Henker ihn vom Seil, kastriert ihn, weidet seine Organe aus und lässt den Körper von Pferden in 4 Teile reißen. Die Bestrafung für Hochverrat. Zuletzt ist Fox dran. Als er auf die Leiter zum Galgen steigt, kommt er der Hinrichtung zuvor und springt mit der Schlinge um den Hals ins Leere. In den Tagen danach distanzieren sich viele Katholiken von den Verschwörern, aber auch von der Autorität des Papstes. Der Dichter Ben Jonson witzelt in einem Brief, dass es damit 500 katholische Gentlemen weniger gab. Und ein hoher Priester mahnt: Kein Untertan hat in der katholischen Doktrin das Recht, sich gegen einen rechtmäßigen König zu erheben. Jakob I. zeigt sich nachsichtig und verkündet, nur eine Minderheit sei am Attentat beteiligt gewesen. Da sammelt sich im Land längst eine neue Gruppe, die den König herausfordert. Verklärung. Maskierter Rebell. Einst Terrorist, heute Ikone. Wie Guy Fawkes zum bewunderten Widerstandskämpfer aufstieg. Von Frederik Seeler. Wenn Briten im Pub über Politik reden, sagen sie beim Anstoßen zuweilen den Trinkspruch: Auf Guy Fawkes, den einzigen Mann, der ein Parlament mit ehrlichen Absichten betreten hat. An den Verschwörer Fawkes erinnern sich viele Briten bis heute. Schon kurz nach dem vereitelten Attentat machte das Unterhaus den 5. November zum Feiertag. Seither ziehen Prozessionen durchs Land, entzünden Lagerfeuer und werfen Guy Fawkes-Puppen in die Flammen. Eine Siegesfeier der Anglikaner. In der Schule lernen die Kinder: Remember, remember, the 5th of November. Remember, remember, the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Erinnert euch an den 5. November, Schießpulver, Verrat und Verschwörung. Ich sehe keinen Grund, warum der Schießpulververrat jemals vergessen werden sollte. Noch heute durchsuchen traditionell gekleidete Gardisten vor jeder Parlamentseröffnung die Keller. Erst danach betritt die Königin oder der König das Gebäude. 1982 erhebt der Comic V wie Vendetta Guy Fawkes zur Ikone. In dem Buch verübt ein Widerstandskämpfer Bombenattentate gegen einen totalitären Staat und sprengt erfolgreich den Westminster Palace. Der Zeichner David Lloyd zeigt den Rebellen mit weißer Maske darauf das Gesicht von Guy Fawkes. Schnurrbart, Lächeln und hochgezogene Augenbrauen. Die Verfilmung von 2005 mit Natalie Portman und Hugo Weaving macht die Guy Fawkes-Maske noch berühmter. Das Hacker-Kollektiv Anonymous benutzt diese als Logo. Und junge Leute trugen die Maske, als sie in Athen oder an der New Yorker Wall Street demonstrierten. Der religiöse Fanatiker Guy Fawkes, der die Autorität des Papstes verteidigte, verkörpert für sie den Kampf gegen ein repressives System. Jakob I., friedliebender Hexenjäger. Als Maria Stuarts Sohn Jakob nach dem schottischen, auch den englischen Thron besteigt, will er Kriege beenden und massenhaft Frauen hinrichten lassen. Doch seine Untertanen folgen ihm nicht. Von Svenja Muche. Ein seltsames Büchlein erscheint 1603 in London. 80 Seiten kurz, das nach dem Willen des Autors England in Brand setzen soll. Der Verfasser ist kein anderer als Jakob Stuart, König von Schottland und seit diesem Jahr auch Herrscher über England. Jakobs Dämonologie ist ein Traktat über das Hexenwesen. Der Monarch lastet den Instrumenten Satans darin alles Übel der Welt an, erklärt, woran sie zu erkennen und wie sie zu bestrafen sind. Und dass die allermeisten von ihnen Frauen seien. Er hat sein Werk im Stil einer akademischen Abhandlung verfasst, tatsächlich aber ist es eine Hetzschrift. Der König will aus seinen 9 Untertanen eifrige Hexenjäger machen. Überall im Land sollen die Scheiterhaufen lodern. Die Engländer werden ihrem König nur bedingt folgen. Und auch bei anderen Vorhaben wird sich eine Kluft zwischen dem Herrscher und seinen englischen Untertanen auftun. Jakobs Glauben an finstere Mächte und an deren Bund mit dem weiblichen Geschlecht mögen ihm seine Kindheitserlebnisse eingepflanzt haben. Knapp ein Jahr ist er erst alt, als sein Vater 1567 in Edinburgh einem Anschlag zum Opfer fällt. Seine Mutter Maria Stuart, Königin von Schottland, heiratet wenig später ausgerechnet den Hauptverdächtigen der Tat. Empörte Untertanen zwingen die Königin darauf zur Abdankung und setzen ihren kleinen Sohn auf den Thron. Maria Stuart flieht nach England und überlässt Jakob den Ränken des Hofes. Einer nach dem anderen kommen Regenten, die für den Minderjährigen die Regierungsgeschäfte führen, gewaltsam zu Tode. Der Kindkönig wächst indes in der düsteren Feste von Stirling heran, wo einer seiner Tutoren ihm Verachtung für seine Mutter einbläut. Liederlich sei die gewesen und schwach. Ein Urteil, das Jakob bald offenbar auf Frauen im Allgemeinen überträgt. Doch seine Lehrer fördern auch Jakobs Geist. Der König liest religiöse und klassische Texte auf Latein und Griechisch, zeigt sich verständig und wissbegierig. Als Jakob 1583 die Staatsgewalt selbst in die Hand nimmt, verfügt er über eine für einen Monarchen seiner Zeit ungewöhnliche Gelehrsamkeit. Seinen Mitmenschen aber begegnet er mit Furcht und tiefem Misstrauen. Beides, die Gelehrsamkeit und die Furcht, vereint Jakob in seiner Dämonologie. Er veröffentlicht sie erstmals 1597 in Schottland, nachdem er wohl über Jahre recherchiert, geschrieben, den Text immer wieder korrigiert und ergänzt hat. Vom gefährlichen Unwesen der Hexen haben Jakob wohl Gespräche mit Intellektuellen in Dänemark, der Heimat seiner Frau, überzeugt. Der Hexenglaube ist in den nordischen Land weit verbreitet. Selbst Geistesgrößen wie der Astronom Tycho Brahe sind überzeugt, dass es schwarze Magie gibt. Der ängstliche Jakob nimmt Brahes Warnungen eifrig auf. Zurück in Schottland will Jakob sein Reich vom Übel der Teufelsanbieter befreien. Er steigert sich in einen Hexenwahn und seine schottischen Untertanen mit ihm. Tausende, vor allem Frauen, werden um 1600 als Hexen verurteilt und hingerichtet. Als Jakob im Jahr 1603 der kinderlosen Elisabeth I., einer entfernten Verwandten, auf dem englischen Thron folgt, will er seine Mission im Süden Britanniens fortsetzen. Mit der Thronbesteigung in England erfüllt sich für Jakob ein Traum. Nach dem Leben im rauen Norden giert er nach der kosmopolitischen Atmosphäre Londons. Doch in England ist mancher, der sich nach dem jahrzehntelangen Frauenregime unter Elisabeth eine männliche Erscheinung an der Spitze wünscht, enttäuscht von dem Neuen. Seine Haut ist weich, sein Bart spärlich. Er wankt beim Gehen und sabbert beim Trinken, wohl wegen einer als Kind erlittenen Erkrankung. Immerhin jagt er, stellt fast schon fanatisch Hirschen nach. Und er hüllt seine ungelenke Erscheinung in Herrlichkeit. Auch wegen dieser Extravaganz leidet Jakob unter ständigen Geldsorgen, die ihn bald in Konflikt mit dem englischen Parlament bringen. Um neue Steuern erheben zu können, muss der König die Zustimmung der Parlamentarier einholen. Die aber sind nicht gewillt, Jakob bei der Finanzierung seiner Luxussucht zu helfen. Jakob hält ihnen entgegen, dass ein König allein Gott verantwortlich sei, nicht seinen Untertanen. Die Abgeordneten aber lehnen den absolutistischen Herrschaftsanspruch ihres Königs ab und pochen auf ihr traditionelles Recht. Wütend löst Jakob das Parlament auf, ruft es wieder zusammen, scheitert erneut und schickt die Abgeordneten wieder fort. Auch sonst vergällen Jakob seine neuen Untertanen das Leben. Bei seinen großen Projekten wollen sie nicht mitmachen. So will Jakob England und Schottland vereinen, zu Großbritannien verschmelzen. Eine Flagge hat der König bereits entwerfen lassen, eine frühe Form des Union Jack. Aber die Engländer halten nichts von einem Zusammenschluss. Auch Jakobs Friedensabkommen mit Spanien 1604 begegnen die meisten von ihnen mit Kälte. Zwar beendet der König damit ein viele Jahre währendes und kostspieliges Ringen zwischen England und Spanien, doch unter den mehrheitlich protestantischen Engländern hat sich ein tiefer Hass gegen die katholischen Spanier festgesetzt. In Jakobs Frieden sehen sie vor allem eine Demütigung. Und auch für die Hexenjagd zeigen die Engländer nicht annähernd so viel Leidenschaft wie ihr König, obwohl noch im Jahr von Jakobs Thronbesteigung zwei Auflagen seiner Dämonologie gedruckt werden. Kurz darauf lässt Jakob die englische Gesetzgebung zur Hexenverfolgung verschärfen. Es soll nicht mehr nur bestraft werden, wer durch Zauberei anderen schadet. Es reicht nun die bloße Ausübung schwarzer Magie. Tatsächlich lassen sich manche von Jakobs Eifer anstecken. Sie verteilen Pamphlete, die die Hexenpanik schüren. Der Theaterautor William Shakespeare greift die Furcht des Königs auf, lässt in seinem Stück Macbeth dämonische Weiber das Königreich Schottland ins Wanken bringen. Doch der ganz große Furor will sich unter den skeptischen Südbriten nicht einstellen. Während in Schottland Tausende dem Hexenwahn zum Opfer fallen, sind es in England nur einige hundert. Gegen Ende seines Lebens verlierte auch der König das Interesse an der Hexenjagd. Frustriert vom Ungehorsam seiner Untertanen, zieht er sich immer mehr zurück, überlässt das Regieren zunehmend Beratern, während er selbst mit schönen Jünglingen durch Wiesen und Wälder streift. Seit langem schon befeuert Jakobs Vorliebe für junge Männer Gerüchte über die Neigungen des Königs. Der letzte einer Reihe von Favoriten ist nun ein rund 26 Jahre jüngerer Höfling, den Jakob mit zärtlicher Zuneigung bedenkt. Der König schreibt zahlreiche Briefe an seinen Sweethearty. Seine Frau, die ihm immerhin 7 Kinder geboren hat, sieht er dagegen kaum mehr. Im Jahr 1625 stirbt der Monarch, der in ständiger Angst um Leib und Seele lebte, der die Engländer in eine lange Friedenszeit führte und doch ein explosives Erbe hinterlässt. Wie Jakob wird sein Nachfolger auf seiner göttlichen Legitimation beharren und die Konfrontation mit dem Parlament suchen. Wo Jakob sich aber zurückzog, wird dieser angreifen und England in einen Bürgerkrieg stürzen. Charles I. Der Traum von absoluter Macht. Er lebt verschwenderisch, strebt nach Alleinherrschaft und löst das Parlament auf. Aber nach langem Boykott muss er klein beigeben. Von Ulrich Mehr. Order! Schallt die Stimme John Bercows durch das britische Unterhaus. So verschafft sich der Parlamentspräsident mit dem durchdringenden Blick bei den emotionalen Debatten der Abgeordneten im Jahr 2019 über das Für und Wider zum Brexit gehörigen Respekt. Hoch her geht es auch 390 Jahre zuvor. Bercows damaliger Amtsvorgänger im altehrwürdigen British Parliament muss sogar von Abgeordneten auf seinem Platz festgehalten werden. Am 2. März 1629 endet die Debatte in London in Tumulten. Sinnbild eines schwelenden Machtkampfes zwischen König und Parlament, der das 17. Jahrhundert Englands prägt. König Charles I. wird zeitlebens keinen gedeihlichen Umgang mit dem Parlament pflegen, schlimmer noch. Charles, den ein britischer Historiker als einen Mann von hohen Prinzipien und niedriger Intelligenz charakterisiert, wird nach dem Tumult von 1629 das Parlament erst 1640 wieder einberufen. Dazwischen herrscht Charles I. alleine. Es sind 11 lange Jahre der sogenannten Personal Rule. Zu Beginn seiner Herrschaft, die er 1625 von seinem Vater Jakob I. übernimmt, beruft er zunächst 3-mal das Parlament nach Westminster ein. Da er von den Abgeordneten willige Kooperation bei seinen Forderungen erwartet und nur so überhaupt zur Zusammenarbeit bereit sei, stehen die Zeichen schnell auf Sturm. Das Parlament verfügt mit dem Recht, dem König Steuern in der geforderten Höhe zu bewilligen oder zu verweigern, über eine harte Daumenschraube. Regelmäßig entzünden sich Konflikte an Finanzfragen. Und Geldnöte gibt es viele. Die unter Charles und seinem Günstling George Villiers aufflammenden, erfolglosen Waffengänge mit Spanien und Frankreich sind teuer. Zudem leert der verschwenderische Lebensstil der Krone die Kassen. Das Hofleben im Londoner Königspalast Whitehall unter Charles I. ist Ausdruck seiner hohen Auffassung vom Gottesgnadentum. Das starre Hofzeremoniell, das sich zunehmend am spanischen Vorbild orientiert, erschwert zudem den Zugang zum Herrscher. Charles I. ist der einzige Monarch seiner Zeit in Europa, der kniend bedient wird. Bei den am Hof beliebten Maskenspielen wird der Monarch immer mehr zum Gott stilisiert. Unter ihm entfremdet sich der Königshof immer mehr vom Rest des Landes. Dem Parlament von 1628 gelingt es noch, vom König in Finanznöten die Annahme der Petition of Right zu erzwingen, die unter anderem willkürliche Festnahmen und Verletzungen des Eigentumsrechts verbietet. Dann allerdings erklärt die Versammlung jeden zum Verräter, der behauptet, der König habe das Recht, Zölle ohne parlamentarische Zustimmung einzunehmen. Es folgt der März-Tumult 1629, der die Parlamentsarbeit beendet. Die damit blockierten Steuermittel gleicht Charles kreativ aus, etwa durch Zwangsanleihen, durch eine einträgliche königliche Erteilung von Monopolen und die Erhebung von Schiffsgeld. Letzteres ist eine Abgabe für die Landesverteidigung, die ursprünglich nur von Hafenstädten zu entrichten war, nun aber auf das ganze Land ausgeweitet wird. Zugleich entfallen drückende Kriegskosten durch Friedensschlüsse mit Frankreich und Spanien. Charles' spanienfreundliche Außenpolitik nährt allerdings den Verdacht, er plane insgeheim eine Rekatholisierung Englands. Es ist eine weit verbreitete Furcht, seit Bloody Mary, Maria I., der katholischen Tochter Heinrichs VIII., die als Königin 1553 bis 1558 viele Protestanten auf dem Scheiterhaufen brachte. Als Charles I. 1633 William Laud zum Erzbischof von Canterbury ernennt, stärkt dieser kompromisslos die Autorität der Geistlichkeit gegenüber Laien und führt aus dem katholischen stammende Zeremonien wieder ein. Für viele asketisch lebende Puritaner ist das das Signal zum Abschied und Aufbruch in das verheißungsvolle Amerika. Auch mit seiner Kirchenpolitik in Schottland verschärft Charles I. die religiöse Polarisierung. Die schottische Kirche ist nach ihren reformatorischen Ursprüngen eine von unten aufgebaute Kirche. Als im Sommer 1637 Erzbischof Laud und seine Getreuen ein neues Gebetsbuch in Edinburgh einführen, das in Sachen Liturgie und hierarchischer Verfassung der englischen Staatskirche nacheifert, treibt es die überzeugten Calvinisten in den schottischen Lowlands auf die Barrikaden. Den Oppositionellen gelingt es 1638 sogar, sich gegen die Kirchenpolitik und Herrschaft Charles I. im Scottish National Covenant zu vereinigen. Der Konflikt mündet 1639 im Ersten Bischofskrieg, der für den König nicht nur erfolglos ausgeht, sondern ihn im April 1640 auch zwingt, wegen dringend benötigter Steuereinnahmen zum ersten Mal nach 11 Jahren wieder das Parlament einzuberufen. Die Kritik am König ist scharf, die Bewilligung der Mittel scheitert. Nach 3 Wochen wird das kurze Parlament wieder aufgelöst. Im August 1640 besetzen schottische Truppen den Norden Englands. Auch der zweite Bischofskrieg endet mit einer Niederlage. Gewaltige Zahlungen sind zu leisten, sodass erneut das Parlament einberufen wird. Die Sitzungsdauer von 13 Jahren führt zum Namen des Lang Parliament. Radikale werden nun ohne Zögern die Organe der persönlichen Herrschaft des Königs zerstört. Gerichtshöfe zur Durchsetzung königlicher Politik abgeschafft, ihre entscheidenden Träger, darunter Erzbischof Laud, hingerichtet. Fortan bestimmt der sogenannte Triennial Act, dass spätestens alle 3 Jahre ein Parlament einberufen werden muss. Als konstitutionelle Revolution werden diese Ereignisse später bezeichnet. Im November 1641 verschärft auch noch ein katholischer Aufstand gegen die englische Herrschaft in Irland den Konflikt zwischen Krone und Parlament. Letzteres erstellt eine Liste mit Forderungen und Beschwerden gegen den König. Charles I. greift zum Äußersten, will führende Oppositionelle verhaften lassen und scheitert damit. Am 10. Januar 1642 flieht er aus seinem Palast Whitehall nach York. Erst 1648 zieht er London wieder, kurz vor seiner Hinrichtung, am 30. Januar 1649, als Gefangener der Parlamentsarmee. George Villiers, glückloser Günstling. Der König verleiht seinem Herzog von Buckingham große Macht, doch der reiht ein Desaster ans nächste. Von Ulrich Mehr. Der französische Schriftsteller Alexandre Dumas verschafft ihm im Epos Die drei Musketiere einen Platz in der Weltliteratur. George Villiers, der attraktive Liebhaber des ersten Stuart-Königs Jakob I. Zum Herzog geadelt, beeinflusst der 1592 geborene Villiers den jungen Charles I. Wie ein Prinz schaltet und waltet der Duke of Buckingham am Hofe. Er sammelt Ämter, überhäuft seine Verwandten mit Titeln und Vergünstigungen, betreibt gar geschäftsmäßig den Handel mit Privilegien. Die Außenpolitik hängt geradezu von seinen Launen ab. Im Sinne bester Heiratsdiplomatie versucht er noch 1623 eine Ehe zwischen Thronfolger Charles und einer spanischen Infantin einzufädeln. Ein riskanter Plan im antikatholischen England. Doch die Werbetour nach Spanien scheitert kläglich und verbündet fortan Buckingham und Charles auch in der Gegnerschaft zu Spanien. Ende Herbst 1625, Charles I. ist seit einem halben Jahr König, versucht eine englische Flotte, das südspanische Cádiz einzunehmen und die aus Amerika kommende spanische Schatzflotte abzufangen. Beides endet für London desaströs. Der als Lord Admiral verantwortliche Buckingham wird daraufhin vom Parlament angeklagt. Er entkommt einem Urteil nur, weil der König das Parlament auflöst. Zu einem weiteren Desaster führt Buckinghams Plan, den Hugenotten in Frankreich gegen ihren katholischen König Ludwig XIII. Beizustehen. In Frankreich regiert seit 1624 ein neuer Premierminister, der gewiefte Kardinal Richelieu. Dieser manövriert Buckingham aus. Das unmittelbare Kriegsziel Englands ist es, mit La Rochelle, die wichtigste der hugenottischen Hafenstädte Frankreichs, davor zu bewahren, von Ludwig XIII. Unterworfen zu werden. Auch dieses 1627 begonnene Vorhaben Buckinghams scheitert. 4000 Engländer sterben beim Angriff auf ein nahes Fort. Bei der Vorbereitung einer neuerlichen Kampagne nach La Rochelle wird Buckingham am 23. August 1628 vom Navy-Offizier John Felton in Portsmouth erstochen. Viele Engländer sind erleichtert. In einer Familienchronik der Isle of Wight heißt es, endlich habe sich das lange schlechte Wetter merklich gebessert, sodass alle Landleute wünschten, er wäre einen Monat früher getötet worden. Immerhin, in Die drei Musketiere bleiben der Herzog von Buckingham und Kardinal Richelieu unsterblich miteinander verbunden. Zweites Kapitel: Bürgerkrieg. Krone gegen Parlament. Der Bürgerkrieg 1642 bis 1649. Die Situation spitzt sich zu. Die Parlamentarier wollen das absolutistische Gebaren Charles I. nicht mehr hinnehmen. England rast in einen Bürgerkrieg, den Oliver Cromwell unerbittlich gegen seinen König führt. Von Hauke Friedrichs. Mit 400 Bewaffneten dringt der König in das Parlamentsgebäude in Westminster ein. Charles I. von England, Schottland und Irland will 5 Politiker verhaften, die ihm das Leben in den vergangenen Jahren zur Hölle gemacht haben. Allen voran geht es dem Monarchen um John Pym, einen der Anführer der Opposition im Unterhaus, dem House of Commons. Pym hat es gewagt, den König öffentlich herauszufordern, ihm Fehler und Rechtsbrüche vorzuhalten und einen Prozess gegen einen seiner engsten Vertrauten zu erzwingen, der mit einem Todesurteil endete. Charles I. will an diesem 4. Januar 1642 allen politischen Gegnern zeigen, dass er in der Lage ist, seine Macht zu verteidigen. Aber sein Schlag gegen die Opposition endet im Desaster. Die 5 Parlamentarier sind geflohen, bevor die mit Hellebarden, Schwertern und Pistolen ausgerüsteten Männer des Königs ihrer habhaft werden konnten. »Ist Mr. Pym anwesend?« soll Charles I. den Speaker, den Sprecher des Unterhauses, gefragt haben. Dann habe er sich nach einem weiteren Kontrahenten erkundigt. Schließlich stellt der Monarch fest, die Vögel sind wohl ausgeflogen. Danach verlässt er das Parlamentsgebäude. Entsetzt stellen selbst ihm wohlgesonnen Parlamentarier fest, dass ihr König mit allen Traditionen gebrochen und die Privilegien des Parlaments verletzt hat, als er mit Soldaten dessen Sitzung unterbrach. In London reagieren die Bürger empört. Ihre Miliz bringt die 5 geflohenen Abgeordneten zurück in die Stadt. Eine Revolution gegen den Monarchen beginnt. Nun muss Charles I. seine eigene Hauptstadt fluchtartig verlassen. In Oxford starrt er seine Anhänger um sich. Daraufhin stellt das Unterhaus eine eigene Armee auf. Damit beginnt 1642 der englische Bürgerkrieg, der für König Charles I. fatale Folgen haben wird. Er hat mit seinem Vorgehen gegen das Parlament viel riskiert und er wird alles verlieren. Seit 17 Jahren herrscht er über England, Irland und Schottland. Am 27. März 1625 übernahm Charles I. im Alter von 24 Jahren den Thron. Er hat immer wieder Streit mit dem Parlament, doch er braucht das Unterhaus, das ihm Geld bewilligen soll. Der König muss Kompromisse eingehen. Am 7. Juni 1628 billigt Charles die Petition of Right, die unter anderem willkürliche Verhaftung verbietet. Allerdings löst Charles nur ein Jahr später das Parlament erneut auf, diesmal für eine lange Zeit. Er regiert bis 1640 per Verordnungen, also ohne Zustimmung der Abgeordneten. Die Unzufriedenheit in seinem Reich wächst. 1638 begehren die Schotten auf. Charles I. und sein Berater Bischof William Laud hatten zuvor versucht, die anglikanische Kirche in Schottland zu stärken, um die Presbyterianer zu verdrängen. Es kommt zum sogenannten Bischofskrieg. Nun braucht der König dringend neue Finanzmittel. Erstmals seit 11 Jahren muss Charles I. das Parlament einberufen. Die benötigte Geldsumme bewilligen ihm die Abgeordneten aber nicht einfach so. Sie stellen den Monarchen zur Rede. John Pym, ein führender Puritaner, klagt seinen König öffentlich wegen Verstößen gegen das Recht des Unterhauses an. Der Anführer der Opposition besitzt großes Talent als Redner und einen ausgeprägten Machtinstinkt. Solche verbalen Attacken lässt Charles sich nicht gefallen und löst das Parlament kurzerhand wieder auf. Nun bildet sich unter Pym eine breite Opposition gegen den Herrscher, die ausgerechnet die aufrührerischen Schotten um Hilfe bittet. Daraufhin fallen die Schotten im Sommer 1640 in Nordengland ein. Am 28. August besiegen sie bei Newburn die royalen Truppen. Charles bleibt im November 1640 nichts anderes mehr übrig. Er muss abermals das Parlament einberufen. Erneut tritt dessen Führer Pym selbstbewusst auf. Er fordert die Gleichstellung der Puritaner und Presbyterianer mit den Anglikanern. Parlamentarier prangern Missstände im Land offen an. Trotz Kritik an seiner Person traut sich Charles I. nicht mehr, das Parlament aufzulösen. Der König muss Reformen zustimmen. Künftig kann er das Parlament nicht mehr ohne Zustimmung einer Mehrheit dessen Mitglieder auflösen. Wie schwach das royale Staatsoberhaupt ist, zeigt sich, als das Parlament den wichtigsten Berater des Monarchen, Thomas Wentworth, den ersten Earl of Stafford, wegen Hochverrats vor Gericht stellt. Die Ankläger aus dem Unterhaus werfen dem Earl vor, er habe versucht, ein tyrannisches Regiment zu errichten. Das ist auch ein direkter Angriff auf den König selbst. John Pym zwingt Charles I. seine Unterschrift unter das Todesurteil zu setzen. Am 12. Mai 1641 wird Wentworth hingerichtet. Im selben Jahr kommt es zum Massaker von Ulster. In Irland ermorden einheimische Katholiken tausende Siedler aus England und Schottland. Abertausende Protestanten hatten sich mit Zustimmung der Krone dort niedergelassen und die ursprünglichen Bewohner verdrängt. Sie werden nun zu Opfern der irischen Wut. Charles I. ersucht das Parlament um die finanziellen Mittel für eine Strafexpedition gegen die Iren, aber die Parlamentarier nutzen die Schwäche des Monarchen, um weitere Forderungen zu stellen. Sie erzwingen die Grand Remonstrance, eine dauerhafte Kontrolle des Königs durch die Abgeordneten. Die Macht entgleitet Charles I. mehr und mehr. Im Jahr darauf, 1642, führen der Katholikenaufstand in Irland, der Krieg gegen die Schotten und das Vorgehen des Monarchen gegen das Unterhaus zum Bürgerkrieg. Die Royalisten, Kavaliere genannt, kämpfen gegen die puritanischen Roundheads, die Rundköpfe, wie der Volksmund spottet. Das königliche Heer führt Prinz Rupprecht von der Pfalz an. Der Oberkommandierende ist zunächst erfolgreich, siegt in den ersten Gefechten und rückt auf London vor. Die Hauptstadt kann er nicht einnehmen. In Oxford schlägt er sein Winterquartier auf. Aber es kommen neue Gegner hinzu. Die Schotten greifen 1643 in die Kämpfe auf Seiten der Königsgegner ein. Und das Parlament bietet ein Heer auf, in dem der Abgeordnete, Landadelige und Offizier Oliver Cromwell das Kommando über eine Kavallerieeinheit erhält. Er stellt eine puritanische Elitetruppe auf, die schon bald die Soldaten des Königs in Angst versetzt. Mit diesen gepanzerten Reitern, den Ironsides, drängt Cromwell ab 1643 erfolgreich die Truppen Charles zurück. Am 2. Juli 1644 tragen seine Kavalleristen bei Marston Moor entscheidend zum Sieg über das Heer des Königs bei. Cromwell und seine Ironsides hatten erst die royale Reiterei geschlagen und dann im Zentrum der gegnerischen Armee für Chaos gesorgt. »Wir jagen die gesamte Reiterei des Prinzen vom Schlachtfeld«, berichtet Cromwell triumphierend an das Parlament. »Gott machte sie unter unseren Schwertern zu Stoppeln auf dem Kornfeld.« Seine Kollegen im Parlament professionalisieren ihre Truppe weiter. Im Februar 1645 entsteht die New Model Army, eine Nationalarmee, deren stellvertretender Kommandeur Oliver Cromwell wird. Noch im selben Jahr bereitet sie dem Heer des Königs eine verheerende Niederlage. In der Schlacht von Naseby sterben zwar nur 1000 Soldaten des Monarchen und 4500 seiner Männer nehmen die Anhänger des Parlaments gefangen. Aber die Revolutionäre erbeuten einen Großteil der Waffen und Munition der royalen Armee. Damit sinken die Chancen des Königs erheblich, den militärischen Konflikt noch für sich zu entscheiden. Dennoch lehnt er alle Forderungen seiner Berater ab, sich mit dem Parlament zu einigen, bevor alles zu spät ist. 1645 verliert Charles einen weiteren wichtigen Ratgeber. Das Parlament lässt William Laud hinrichten, den Erzbischof von Canterbury. Charles I. flieht ausgerechnet zu den Schotten. Seine Gastgeber aber liefern den Monarchen am 23. Januar 1647 an das englische Parlament aus. Für Charles sieht die Lage düster aus, aber noch ist er nicht am Ende. Denn zwischen dem Parlament und der New Model Army bricht Streit aus. Viele Abgeordnete sind kriegsmüde, sie wollen den Konflikt beenden. Aber das Heer will sich nicht auflösen lassen. Alle Einheiten ernennen Agitatoren, die ihre Interessen vor dem Parlament vertreten sollen. Dem König gelingt die Flucht und er überzeugt die Schotten, auf seine Seite zu wechseln. Aber selbst dieser diplomatische Coup nützt ihm nichts mehr. In der Schlacht bei Preston am 17. und 18. August 1648 siegt Cromwell über Schotten und Royalisten. Damit ist der Krieg entschieden. Charles I. gerät abermals in Gefangenschaft. Cromwells Armee vertreibt im Dezember alle Royalisten aus dem Parlament. Das Oberhaus löst sich auf. Übrig bleibt das radikal anti-royalistische Rump Parliament, das Rumpfparlament. Die Abgeordneten klagen den Monarchen auf Cromwells Betreiben wegen Hochverrats an. Und sie verurteilen Charles I. zum Tode. Am 30. Januar 1649 endet Charles' glanzloses Leben auf dem Schafott. »Ich bin ein Märtyrer des Volkes«, ruft er noch in seinen letzten Sekunden, bevor der Henker das Beil schwingt. Der Scharfrichter präsentiert danach den Zuschauern das abgetrennte Haupt. Die Menge jubelt nicht, bleibt weitgehend still. Ein Zeuge berichtet, es sei lediglich ein Stöhnen der Umstehenden zu hören gewesen, wie ich es niemals vorher gehört habe und niemals wieder hören möchte. Charles I. geht als Sturkopf in die britische Geschichte ein, der tragisch endet. England aber tauscht einen absolutistischen Herrscher lediglich gegen einen Diktator ein. Denn bald ergreift Oliver Cromwell die Macht. Er wird das Land radikal verändern. 1649 bis 1660. England ist kurz Republik. Nach der Exekution von Charles I. schafft das neue Parlament die Monarchie ab. Ein Zwischenspiel. Von Hauke Friedrichs. Der König ist tot, es lebe das Unterhaus. So haben die Angehörigen des sogenannten Rumpfparlaments sich vermutlich die nahe Zukunft vorgestellt, als sie am 7. Februar und am 19. Mai 1649 per Gesetz die Monarchie und das von Adeligen besetzte Oberhaus abschaffen. Auch die Staatskirche, damit die Alleinstellung der Anglikaner, schaffen die Abgeordneten ab. Die Armee unter Kommando von Oliver Cromwell proklamiert das freie Commonwealth. England wird damit zum ersten und letzten Mal eine Republik. Innenpolitisch sind die Konflikte mit dem Ende der Monarchie nicht vorbei. Im Parlament ringen zwei politische Flügel um die Macht. Gemäßigte Abgeordnete wollen das System nicht völlig zum Einsturz bringen, auch nicht zwingend die Krone ausschalten. Und sie wollen der Armeeführung nicht zu viel politische Macht einräumen. Ihre Gegner sind die Radikalen, die eine Verfassung mit allgemeinem Wahlrecht fordern. Unterstützt werden sie von der Armee, die unter dem Einfluss der Leveler steht. Diese Bewegung tritt für eine Demokratie ein, in der jeder Mann gleichberechtigt sein soll. One man, one vote lautet ihr Motto. Für Frauen ist weder eine politische Mitsprachemöglichkeit noch das Wahlrecht vorgesehen. Die Parlamentarier können sich nur schwer auf Reformen einigen und schaffen es nicht, eine Verfassung auf den Weg zu bringen. Schließlich löst Cromwell im April 1653 mit Gewalt das Rumpfparlament auf und regiert bald als Lord Protector das Land. Zuvor hat die republikanische Regierung versucht, das Heer aufzulösen, ohne den noch ausstehenden Sold zu bezahlen. Das mündete im Militärputsch. Statt zu einem lebendigen Parlamentarismus hat das Ende der Monarchie zur Alleinherrschaft Cromwells geführt. Nach dem Tod des Diktators stellt das Parlament die Monarchie wieder her. Der Sohn von Charles I. erhält die Chance, die Fehler seines Vaters wieder gutzumachen. Oliver Cromwell, der tolerante Schlechter. Kriegsverbrecher und Königsmörder, Freiheitsheld und Familienmensch. Cromwell ist ein Mann mit vielen Facetten. Als Lord Protector will der Puritaner England in eine bessere Welt verwandeln, notfalls mit Gewalt. Von Mareike Pohl. Die Kanonen donnern, krachend stürzen die Mauern ein. Als der erste Staub sich legt, beginnt der Sturmangriff auf die irische Stadt Drogheda. Hier haben sich 1649 die ärgsten Feinde des Commonwealth verschanzt: Katholiken und Royalisten. Lasst niemanden am Leben, der eine Waffe in der Hand hält, brüllt Oliver Cromwell seinen Männern zu. Dann beginnt das Morden. Sie massakrieren katholische Priester, sie zünden Kirchen an, in denen die Bewohner Schutz gesucht haben. Sie töten Zivilisten. Drogheda's Kommandant Arthur Aston wird so lange mit seinem Holzbein geprügelt, bis sein Gehirn aus dem Schädel spritzt. Eine Kapitulation hatte er verweigert. Etwa 3500 Menschen sterben bei dem Massaker, für das die Iren die Engländer noch Jahrhunderte später hassen werden. Die Brutalität erinnert an die Kreuzzüge. In der Tat wähnt sich der Anführer Cromwell auf einer heiligen Mission. Den Irlandfeldzug sieht er als gerechtes Urteil Gottes über diese barbarischen Schufte. Die grüne Insel färbt sich blutrot und Cromwell wird in London als Held gefeiert. Der Sohn eines einfachen Landadeligen hat eine ebenso steile wie unerwartete Karriere hingelegt. Geboren 1599 verlebt der junge Oliver eine gewöhnliche Kindheit. Er streift durch die Wiesen der Grafschaft Huntingdonshire, stiehlt Äpfel und prügelt sich mit seinen Mitschülern. Ein Bücherwurm ist er nicht. Der frühe Tod des Vaters zwingt ihn, sein Studium in Cambridge abzubrechen. Als Familienoberhaupt muss sich der 18-Jährige um die Mutter und die 6 Schwestern kümmern. Schließlich beginnt er eine juristische Ausbildung in London. Ein Diplom bringt er wieder nicht nach Hause, dafür eine Ehefrau. Elizabeth Borscher ist eine ländliche Schönheit, klein und rundlich mit Grübchen. Das Paar bekommt 9 Kinder und bleibt sich ein Leben lang treu. Oliver ist ein geselliger Typ, ein Netzwerker, der sich politisch engagieren will. 1628 wird er Abgeordneter im Parlament. Kurz darauf erkrankt der 30-Jährige schwer, leidet an Depressionen. Er betet, liest stundenlang in der Bibel. Gestärkt geht Oliver aus der Krise hervor und ist sich fortan sicher, er ist ein Gottgefälliger, auserwählt als Werkzeug des Herrn. Gott scheint sein Werkzeug gleich hart zu prüfen. Eine politische Machtverschiebung zwingt die Cromwells in den sozialen Abstieg. Oliver gibt den Familienbesitz auf und pachtet eine kleine Farm, wo er Hühner hält und Wolle verkauft. Vielleicht wäre es besser, nach Amerika auszuwandern. Dann saniert ein unerwartetes Erbe die Finanzen der Familie. Als der Bürgerkrieg ausbricht, rüstet Cromwell als überzeugter Parlamentarier auf eigene Kosten eine Reitertruppe aus. Er ist militärisch genauso unerfahren wie die meisten Protagonisten, aber im Gegensatz zu ihnen liest er die gängigen Kriegshandbücher erst gar nicht. Manchmal ist es von Vorteil, kein Bücherwurm zu sein. Als Naturtalent entwickelt er innovative Strategien und wird zum erfolgreichsten General des Krieges. Kein Wunder, dass die Republik diesen Mann nach Irland schickt. Die größte Gefahr droht aber im Norden, wo sich der Stuart-Prinz Charles II. Mit den Schotten verbündet und zum König ausrufen lässt. Cromwell entscheidet sich für einen Präventivschlag, aber die Schotten weichen aus. Cromwells Leute hungern. Unser Lagern verzehrt täglich unsere Männer, die unvorstellbar krank werden, berichtet er. Die Gegner wittern ihre Chance, greifen an und erleiden 1650 bei Dunbar eine schreckliche Niederlage. Cromwell jubelt, 3000 Schotten sterben, 10.000 geraten in Gefangenschaft. Zwar erobern die Republikaner Edinburgh, aber jetzt folgt ein zäher Guerillakrieg. Dann lässt Cromwell die Grenze nach Süden offen. Unglaublich, dass dem erfahrenen Heerführer so ein Fehler unterläuft. Plötzlich ist der Weg frei für Charles, der seine Armee Richtung London führt. Seine Generäle zweifeln, zu Recht, es ist eine Falle. Mit einer gewaltigen Übermacht umzingelt Cromwell den Stuart bei Worcester am 3. September 1651. Für mich heißt es Krone oder Sarg, tönt Charles und schlägt sich dann doch in die Büsche, noch während tausende Schotten in seinem Namen sterben. Der Stuart flieht nach Frankreich, der schottische Widerstand ist gebrochen. Cromwell setzt nun große Hoffnungen auf die neue Regierung, ist jedoch bald enttäuscht. 4 Jahre sind seit dem Tod Charles I. vergangen. Das Parlament ist zu einem Oligarchenclub verkommen, zerstritten und ohne Interesse an Reformen. Als die Abgeordneten ein umstrittenes Gesetz diskutieren, packt Cromwell die Wut. Er beschimpft sie als korrupte Existenzen, Suffköpfe und Hurenfreier. Dieses Parlament habe nun lange genug ineffizient getagt, wettert er. Nicht er, sondern Gott habe beschlossen, sich der Unwürdigen zu entledigen, um sich anderer Werkzeuge zu bedienen. Als einige Parlamentarier Widerstand leisten, räumen Soldaten den Saal. Sie seien an allem selber schuld, brüllt Cromwell ihnen zornig hinterher. Dann reißt er die Papiere vom Tisch des Schreibers, verlässt den Raum und versiegelt die Türen. Ein neues Gremium, das Parlament der Heiligen, soll alles besser machen, doch wieder bilden sich Fraktionen mit unvereinbaren Positionen. Cromwell bemüht sich um Mäßigung und wird von den Radikalen als Mann der Sünde und alter Drachen beschimpft. Was tun? Alles hinschmeißen? Auf Drängen der Gemäßigten löst sich schließlich das Parlament freiwillig auf und ernennt den angeblich völlig überraschten Cromwell zum Lord Protector und damit faktisch zum Staatsoberhaupt auf Lebenszeit. Er habe sich nicht selber auf diesen Posten berufen, betont Cromwell, sondern folge den Weisungen der Vorsehung. In der Tat herrscht er in dieser Phase nicht wie ein Diktator. Ihm zur Seite steht ein Staatsrat und zweimal ruft er ein neues Parlament zusammen, das gleichberechtigt mit ihm regieren soll. Die neue Verfassung sieht eine Art Gewaltenteilung vor, damals revolutionär. Funktioniert hat es nicht. Statt Reformen gibt es wieder endlos Debatten und Vorschläge, die entweder wenig praktikabel sind oder Cromwells Überzeugungen völlig zuwiderlaufen. Gegen große Widerstände setzt er Glaubens- und Gewissensfreiheit durch. England ist religiös heillos zersplittert. Statt einer nationalen Kirche gibt es mehr christliche Sekten als Flöhe auf einem Hund. Nur Toleranz kann dem Land Ruhe bringen. Erstmals seit über 350 Jahren lassen sich sogar wieder Juden auf der Insel nieder. Die neue Freiheit gilt jedoch nur eingeschränkt für Baptisten, Anglikaner und andere Ruhestörer. Der streng gläubige Puritaner will England in eine gottgefällige Welt verwandeln. Trunkenheit, Wetten und Duelle, Kneipenbesuche, Theater, Hahnenkämpfe und Pferderennen – alles verboten. Wem das nicht passt, der darf nicht mal mehr ungestraft fluchen. Das mag Gott gefallen, aber nicht dem Volk. Die Maßnahmen sind unpopulär, die Lage bleibt schwierig. Die Armee, Cromwells Machtbasis, verschlingt Unsummen. Die Steuerlast ist immens. Irland und Schottland sind zwar offiziell Teil des Commonwealths, trotzdem flackern immer wieder Revolten auf. Mehrere Attentatsversuche auf den Staatschef scheitern, auch dank eines Spionagenetzwerks, dessen Agenten in ganz Europa aktiv sind. Der Lord Protector trägt jetzt immer eine Waffe bei sich. Als er einmal vom Pferd stürzt, geht das Ding los. Die Wunde fesselt ihn 3 Wochen ans Bett. Im Juni 1657 wird Cromwell feierlich als Lord Protector bestätigt. Gekleidet in einen Hermelinmantel sitzt er in Westminster auf dem Krönungsstuhl. Die Monarchie ist zurück. Sie heißt nur anders. 5 Jahre lang hat Cromwell versucht, England in eine bessere Zukunft zu führen, will das Zerbrochene heilen. Obwohl er mehr Macht hat als jeder König zuvor, frisst die Aufgabe ihn auf. Zittrig ist seine Handschrift geworden. Sie nennen ihn jetzt den alten Mann, dabei ist er erst 59. Der Tod seiner Lieblingstochter Elizabeth im August 1658 trifft ihn im tiefsten Inneren. 4 Wochen später stirbt auch Cromwell, wohl an Malaria. Seine Frau hält seine Hand, als es zu Ende geht. Die Nachwelt fällt ein zwiespältiges Urteil über ihn. Für die Katholiken ist Cromwell ein Teufel, für die Iren ein grausamer Schlechter. Für die Royalisten ist er ein Königsmörder. Selbst die Historiker sind sich nicht einig. Freiheitsheld oder Diktator? Cromwell wählte für seinen Sarkophag angeblich die Inschrift »Christ, not man, is king«. Ruhe war ihm in seinem Grab nicht lange vergönnt. Außenpolitik ab 1654. Kampf um die Karibik. Cromwell will spanische Kolonien einnehmen, eine schwere Aufgabe. Von Mareike Pohl. Als Lord Protector betreibt Cromwell eine offensivere Außenpolitik als die früheren Stuart-Könige. Er träumt von einer Allianz protestantischer Herrscher, die den Katholizismus zurückdrängen. Allerdings verfolgt er auch wirtschaftliche Interessen und will Englands Herrschaft zur See stärken. Dabei sind ihm die Spanier im Weg, die bereits in der Tudor-Zeit die schärfsten Konkurrenten des Inselreichs waren. Noch während Verhandlungen mit den Spaniern laufen, schickt Cromwell Ende 1654 eine Invasionsflotte unter William Penn und Robert Venables nach Westindien. Sie landen auf der Insel Hispaniola, auf der heute Haiti und die Dominikanische Republik liegen, und wollen die Hauptstadt Santo Domingo erobern. Cromwell hofft, in der Karibik englische Stützpunkte zu errichten, um die Spanier geostrategisch zu schwächen. Doch die Engländer leiden unter der Hitze, werden krank und ziehen geschlagen ab. Venables und Penn werden dafür später degradiert und kurz im Tower inhaftiert. Das Desaster von Hispaniola, die erste Niederlage der Republik, trifft Cromwell zutiefst. Immerhin gelingt im Mai 1655 die Einnahme Jamaikas, worauf die offizielle Kriegserklärung der Spanier folgt. Cromwell sucht jetzt sogar das Bündnis mit den katholischen Franzosen. Mit Mühe verteidigen die englischen Gouverneure Jamaika gegen Attacken ehemaliger Sklaven und der Spanier, die erst nach 2 verlustreichen Schlachten 1658 ihre Versuche zur Rückeroberung einstellen. Der Krieg bleibt nicht auf die Karibik beschränkt. Englische Schiffe blockieren spanische Häfen wie Cadiz und machen Jagd auf die Silbertransporte. Im April 1657 versenkt Admiral William Blake 14 feindliche Silberschiffe vor Teneriffa. Der Schaden für die Spanier ist immens. Der englisch-spanische Krieg endet 1670 mit dem Frieden von Madrid, in dem Spanien den Verlust Jamaikas anerkennt. Die Insel bleibt bis zur Unabhängigkeit 1962 englische Kolonie. Charles II. Die Rückkehr des Königs. Getragen von einer Welle der Begeisterung zieht der Sohn des hingerichteten Charles I. am 29. Mai 1660 mit Pomp und Gloria in London ein. Die Tage der Republik sind vorbei. Von Karin Schneider-Färber. Ein Wunder. Eine solche Restauration hat die Geschichte noch nicht gesehen, weder in der Antike noch in unserer Zeit. Dieses Ereignis ist nicht von Menschenhand gemacht, notiert der Royalist und Universalgelehrte John Evelyn euphorisch in sein Tagebuch. Nicht einmal 2 Jahre nach dem Tod Cromwells hat sich die Stimmung im Land gedreht. Und was für ein Empfang wird dem Sohn des enthaupteten Königs Charles I. bereitet? Die Wege waren mit Blumen übersät, die Glocken läuteten, die Straßen waren mit Wandteppichen gesäumt, aus den Brunnen floss Wein, beschreibt der Augenzeuge Evelyn die Ereignisse. Prächtig in Gold und Silber gewandet, schreiten der gesamte Hofstaat, Vertreter der Stadt und der Zünfte Londons, sowie 20.000 Kavalleristen und Infanteristen in dem Zug einher, der sich 7 Stunden lang durch die Straßen zwischen Tower und Westminster zwängt. Tausende jubeln dem neuen König Charles II. Zu. Nach dem Willen eines Übergangsparlaments soll mit dem König an der Spitze die Führung des Landes in den Händen des Parlaments ruhen, so wie vor der Revolution. Noch vor Betreten heimatlichen Bodens hat Charles II. In der Deklaration von Breda am 4. April 1660 daher eine allgemeine Amnestie, weitgehende Glaubensfreiheit und die Wahl eines neuen Parlaments in Aussicht gestellt. Die Rückkehr zur alten Ordnung schien die einzige Option, Sicherheit und Stabilität in dem aufgewühlten Land zu garantieren. Der Tod Oliver Cromwells hat ein tiefes Machtvakuum hinterlassen, das Richard Cromwell, Sohn und Nachfolger des Lord Protectors, nicht füllen konnte. Nach wenigen Monaten der Regentschaft gab er auf und ging ins Exil nach Paris. Die führenden Generäle George Monk und Thomas Fairfax favorisierten ein starkes Parlament. Alles andere hätte in ihren Augen Militärdiktatur oder Anarchie bedeutet. Die breite Öffentlichkeit unterstützte ihr Ansinnen aus Sorge vor weiteren Radikalisierungen. So rückte die Wiederherstellung der Monarchie in greifbare Nähe. Alle stoßen jetzt auf die Gesundheit des Königs an, hielt der zweite große Tagebuchschreiber seiner Zeit, Samuel Pepys, am 6. März 1660 die Stimmung dieser Wochen fest. Da sich das zurückgerufene Rumpfparlament, in dem die Königsmörder von 1649 saßen, bald selbst wieder auflöste, konstituierte sich unter dem Schutz der Armee zunächst nur ein Übergangsparlament, ein Convention Parliament. Das beschloss die Wiederherstellung der Monarchie und trug mit Hilfe einer Delegation dem im Exil weilenden Prinzen Charles als rechtmäßigem Erbe die Krone an. So konnte dieser ungehindert in Dover landen, bejubelt nach London ziehen und sich ein Jahr später, am 23. April 1661, in einer pompösen Zeremonie in der Westminster Abbey zum König krönen lassen. Charles, auch Merry Monarch, fröhlicher Monarch genannt, ist ein Barockfürst vom Scheitel bis zur Sohle und ein Grauen in den Augen jedes Puritaners. Hochgewachsen und von überbordender Sinnenfreude, sportlich vital, ein Freund des Luxus, exzessiver Frauenliebling und Förderer der Wissenschaften und Künste. Zugleich ist Charles ein Bewunderer seines Vetters, des allmächtigen Königs von Frankreich, Ludwig XIV. Doch politisch regiert der neue König gemäßigt. Er schickt 40.000 Soldaten nach Zahlung ihres Solds nach Hause und behält nur ein kleines, stehendes Heer, um damit für die innere Sicherheit zu sorgen. Er beruft neben überzeugten Royalisten auch Anhänger Cromwells und frühere Mitglieder des langen Parlaments in sein Kronrat. Und er akzeptiert weitestgehend die Besitzverschiebungen im Land infolge der revolutionären Umbrüche. Nach außen präsentiert er sich anfänglich als König im Parlament, der bereit ist, die Rechte von Ober- und Unterhaus anzuerkennen. Dass sich die Uhren rückwärts drehen, ist andererseits unübersehbar. Nur jene Parlamentsbeschlüsse, die sein Vater noch genehmigt hat, bleiben gültig. Die Wahlrechtsreformen der Bürgerkriegszeit werden rückgängig gemacht, sodass der Landadel in seine frühere Machtposition zurückkehren kann. Die Mitwirkung irischer und schottischer Abgeordneter im Parlament von Westminster wird wieder aufgegeben. Irland und Schottland erhalten eigene Parlamente. Mit den Mördern seines Vaters rechnet Charles II. Kalkuliert ab. Die 59 Geschworenen, die das Todesurteil unterzeichnet haben, werden angeklagt, aber nur 10 tatsächlich hingerichtet. 9 durch Hängen, Entleiben und Vierteilen. Die schreckliche Standardstrafe für Hochverrat, die auch den Verschwörern um Guy Fawkes 1606 widerfuhr. Eher symbolischen Charakter hat die posthume Aburteilung Oliver Cromwells und seiner beiden wichtigsten Gefolgsleute, John Bradshaw und Henry Ireton. Das Parlament lässt ihre Leichen am 30. Januar 1661, dem 12. Jahrestag der Enthauptung Charles I., exhumieren, am Galgen aufhängen, die Köpfe danach auf Spieße stecken und auf dem Dach von Westminster Hall zur Schau stellen. Brutaler und augenfälliger konnte man mit der Zeit der Revolution nicht abrechnen. Trio Infernale. Pest, Feuer und Breitseiten. Die bleiernen Tage der Puritaner sind vorbei. Da treffen London drei Katastrophen in drei Jahren. Von Michael Feldhoff. Yet I alive. Ich aber, ich blieb am Leben, lautet der Schlusssatz in Die Pest zu London, dem Klassiker der Seuchenliteratur schlechthin. Daniel Defoe beschreibt darin die Pest von 1665 aus der Ich-Perspektive wie ein moderner Reporter. Grundlage des Buchs sind die Unterlagen seines Onkels, denn der Autor von Robinson Crusoe ist beim Ausbruch der Epidemie erst 5 Jahre alt. Der hohe Beamte Samuel Pepys beginnt 1660 mit seinem Tagebuch und schafft ebenso ein einzigartiges Zeugnis des Londons seiner Epoche. Durch ihn wissen wir, dass der damalige König Charles II. Ein fröhlicher Monarch ist, der den Spaß an der Sünde zurückbringt, Mätressen wie Schmetterlinge sammelt, 14 Kinder, aber keinen einzigen Thronfolger zeugt und nur ans Vergnügen denkt und die Arbeit verachtet. Dabei ist Charles II. Nur erstes Glied der damaligen Londoner Spaßgesellschaft, die nach den 10 und strengen Jahren des puritanischen Lord Protectors Oliver Cromwell nach Entfaltung giert. In der Bevölkerung der Themse-Metropole, die sich in den letzten 150 Jahren versechsfacht hat, florieren die Korruption und das Laster. Und während die Reichen Austern schlürfen und sich in Kaffeehäusern, Theatern und Bordellen vergnügen, erwarten religiöse Fanatiker jeden Moment das Ende der Welt als göttliche Strafe für das unzüchtige Verhalten. Am 7. Juni 1665 entdeckt Samuel Pepys in der Londoner Drury Lane rote Kreuze an mehreren Haustüren. Darunter die Worte: Herr, erbarme dich unser. Pepys weiß, was das heißt. Versiegelt, wegen Pestbefall. Der Apotheker William Borghurst erkennt als erster, dass die Eiterbeulen der Toten an Leisten und Achselhöhlen auf die Beulenpest hinweisen, die vermutlich ein niederländisches Frachtschiff mit seiner Baumwollladung eingeschleppt hat. Als erstes sterben die Menschen in den Armenvierteln. In der offenen, dreckigen Kanalisation breitet sich die Seuche rasant aus. Während der König und seine Entourage nach Oxford fliehen, verbergen sich andere Menschen in Schiffen auf der Themse. 200.000 Londoner flüchten aus der Stadt ins Umland. Dort werden sie von Bauern aus Angst vor Ansteckung mit Knüppeln und Mistgabeln vertrieben und irren dann scharenweise durchs Land, gequält von Hunger und Durst. In London werden die Pesttoten nachts auf Karren geladen und in riesigen, bis zu 6 Meter tiefen Pestgruben beerdigt. Daniel Defoe berichtet von Todgeweihten, die noch lebend ihrer Kleidung und ihres Schmucks beraubt wurden. Und Pepys, der London nicht verlässt, notiert: Diese Krankheit macht uns grausam zueinander, als wären wir Hunde. Ende 1665 klingt die Epidemie ab und London hat rund 70.000 Tote zu beklagen. Aber die nächste Katastrophe folgt schon bald. Am Abend des 1. September 1666 vergisst Thomas Farrinor, ein Bäcker des Königs, seinen Ofen zu löschen. Innerhalb weniger Stunden steht die Straße Pudding Lane in Flammen. Londons Bürgermeister Thomas Bloodworth wird geweckt, schenkt den Flammen aber nur einen verächtlichen Blick. Ein solches Feuer könnte von einer Frau ausgepisst werden, sagt er und legt sich wieder hin. Als er morgen aufwacht, hat sich das Feuer in der gesamten Stadt ausgebreitet. Die nach oben eng zulaufenden Fachwerkhäuser sind das perfekte Zündmaterial. Samuel Pepys will in seiner Funktion als Staatssekretär der Marine ganze Häusereien sprengen, um ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Wohlhabende Hausbesitzer, die sich nicht unmittelbar vom Feuer bedroht fühlen, lehnen diesen Vorschlag ab. So breitet sich der Feuersturm weiter aus und legt in den folgenden Tagen die komplette Innenstadt von London und sogar die von St. Paul's Cathedral in Schutt und Asche. Nur wenige Menschen sterben, aber 80% der Innenstadt sind zerstört. Anstatt Bäcker Farinor zur Rechenschaft zu ziehen, wird ein französischer Uhrmacher hingerichtet, der sich unter Folter selbst der Brandstiftung bezichtigt. Als Katholik gibt er einen vortrefflichen Sündenbock ab. Die Stadt wird an Ort und Stelle wieder aufgebaut, aber die Häuser sind nicht mehr aus Holz, sondern aus Stein, was zur Folge hat, dass London zur modernsten Stadt in Europa avanciert. Da die Staatskasse leer ist, beschließt das Parlament die Überwachung der königlichen Staatsausgaben, zumal sich England weiterhin mit den Niederlanden in einem kostspieligen Krieg befindet. Obwohl die englische Flotte über mehr und größere Schiffe verfügt, wird der Konflikt zu einem Zuschussgeschäft, statt reiche Beute einzufangen. Das Fiasko erfolgt am 19. Juni 1667. Eine niederländische Flotte unter dem Kommando von Admiral Michiel de Ruyter läuft in die Themsemündung ein und blockiert alle Zufahrtswege nach London. Mit 24 Linienschiffen erobert Ruyter die strategisch wichtige englische Küstenstadt Sheerness, zerstört Kriegsschiffe, Werften und Strandbatterien. Das Flaggschiff der Royal Navy, die Royal Charles, mit 80 Kanonen schafft er als Beute nach Holland. Eine Mitschuld an dem dreifachen Desaster in 3 Jahren wird dem unorganisierten und überforderten König Charles II. Angelastet. Auch Pepys kann nur noch klagen über die Albernheiten des Königs, der die ganze Zeit mit seinem Hund spielt. Papistenverschwörung. Ein Kleriker klagt an. Viele Engländer wollen keinen katholischen König und glauben dem zwielichtigen Titus Oates, der 1678 ein mörderisches Komplott päpstlicher Anhänger erfindet. Von Franz Metzger. Autsch, das tut weh. Da hat doch jemand unter die faulen Äpfel, mit denen der Mann am Pranger beworfen wird, ein paar Unreife geschmuggelt. Einer davon hat die Nase des Delinquenten getroffen, und die Menge begleitet den folgenden Blutstrom mit Gejohle und Schmähungen. Richter Jeffreys, der die von ihm verhängte Strafe überwacht, schüttelt den Kopf. Ist das derselbe Mob, der noch vor ein paar Jahren diesen Titus Oates umjubelt, ja auf Schultern getragen hat? Jeffreys selbst hätte nichts dagegen, wenn dem Angeprangerten der Schädel eingeschlagen würde. Die Anklage wegen Meineids und Aufruhr konnte er nicht mit dem Todesurteil bestrafen, das Oates in seinen Augen verdient hat. Das Blut von rund 2 Dutzend Menschen klebt an dessen Händen, darunter das eines leibhaftigen Lords und 2er Bischöfe. Der Agitator hat seine Feder zur Mordwaffe gemacht. Der Aufstieg und Fall des Titus Oates und seiner fatalen Verschwörungstheorien spielt sich vor einer großen Frage ab, die die gesamte Regierungszeit Charles II. Überschattet. Wie lässt sich verhindern, dass ein Katholik die Throne Englands und Schottlands besteigt? Charles II. Macht wie sein jüngerer Bruder Jakob nie einen Hehl aus seiner Neigung zur römischen Religion. Bereits ihr Exil am Hofe des entschieden katholischen, ja bigotten Sonnenkönigs Ludwig XIV. In Frankreich hat diese Neigung ebenso verstärkt wie ihre Ehen mit katholischen Gemahlinnen. Um seine Herrschaft abzusichern, befolgt Charles II. Aber alle jene Rituale, die vom Oberhaupt der anglikanischen Kirche erwartet werden. Sein Übertritt zum Katholizismus, den er bereits 1670 Ludwig XIV. In einem Geheimvertrag zugesichert hat, wird er denn auch erst auf dem Sterbebett vollziehen. Sein Bruder und späterer Nachfolger Jakob verachtet dagegen solch politisches Taktieren. Ein großer Teil der anglikanischen Klasse will ihn daher rechtzeitig von der Thronfolge ausschließen. Sie formiert sich dazu in der sogenannten Whig-Partei. Um einen katholischen Herrscher zu verhindern, müsste Charles II. Nur einen legitimen Erben zeugen. Sein Sohn oder seine Tochter würden dann in der Tradition der anglikanischen Kirche erzogen werden. Doch alle seine Kinder sind das Ergebnis königlicher Seitensprünge. Die Whigs sind dabei durchaus bereit, einen solchen Bastard als König oder Königin zu akzeptieren, falls Charles diesen nur legitimieren würde. Doch der König verweigert diesen eleganten, aber für die längerfristige Sicherheit der Stuart-Dynastie problematischen Schritt. So bleibt sein Bruder Jakob der Thronerbe. Immerhin setzen die Politiker durch, dass Jakobs Töchter anglikanisch erzogen und mit protestantischen Fürsten verheiratet werden. Maria mit Wilhelm von Oranien, dem Statthalter der Niederlande, und seine Tochter Anna mit Prinz Georg von Dänemark. Unter Charles II. Wird der Dauerkonflikt zunächst auf der gesetzgeberischen Ebene ausgetragen. Schon unter seinem Vorfahren Jakob I. ist festgelegt worden, dass alle öffentlichen Ämter nur von Personen bekleidet werden dürfen, die einen Eid auf die anglikanische Kirchenordnung abgelegt haben, was Katholiken wie Dissenters gleichermaßen ausschließt. Als Charles II. Diese Regel für beide Gruppen lockern will, kontert das Parlament 1673 mit dem Probegesetz, Test Act. Das fordert neben dem Eid auf die Kirchenordnung die Teilnahme am anglikanischen Abendmahl. Umstritten bleibt, wie dieses weitreichende Gesetz gegen einen künftigen König Jakob II. Durchgesetzt werden könnte. Es bleibt nur eine Möglichkeit. Jakob muss mit allen Mitteln vom Thron ferngehalten werden. Ihm muss dazu etwa eine papistische Verschwörung angehängt werden, also eine Verschwörung im Namen oder wenigstens im Sinne des Papstes. Der Mann, der all das nachzuweisen versucht, heißt Titus Oates. Er ist einer seiner Ämter enthobener Geistlicher und nun verdächtigt er führende Katholiken des Komplotts. Angeblich planten sie eine Gegenreformation, um die Insel schließlich an Frankreich auszuliefern. Als sich eine Verschwörung von Katholiken und Jesuiten aber einfach nicht belegen lässt, beschließt Oates, alle Dokumente kurzerhand zu fälschen. Behilflich ist ihm dabei der paranoide Mitverschwörer Israel Tunge. Ab Sommer 1678 bringen sie ihre fingierten Beweise über unverdächtige Mittelsmänner an die Öffentlichkeit. Auf unzähligen Flugblättern sind die Anschuldigungen zu lesen und sie entfalten ihre Wirkung. Bald kommt es zu Übergriffen und Gewalttaten gegen tatsächliche oder nur verdächtige Anhänger des Papstes. Auch die Justiz beginnt, Untersuchungen einzuleiten. Einige Vorfälle scheinen die Lügen zu beglaubigen. So wird ein Magistrat ermordet, der mit den Ermittlungen beauftragt ist. Der Mord wird nie aufgeklärt. Zudem wird in der Nähe des Parlaments, wie schon 1605, massenhaft Sprengstoff gefunden. Wer hat ihn dort deponiert? Mit welchem Ziel? Bald darauf wird eine Puppe, die den Papst darstellt, öffentlich in Brand gesteckt. Die Atmosphäre heizt sich auf. Wer beschuldigt ist, darf nicht auf einen fairen Prozess hoffen. 22 Personen werden wegen Hochverrats verurteilt, darunter Mitglieder des Hofes. Sie alle sterben auf dem Schafott. Sogar 5 katholische Lords aus dem Oberhaus sind angeklagt. Einer von ihnen, Lord Stafford, wird durch das Henkersbeil hingerichtet, ebenso der Bischof von Armagh. Ein anderer Lord stirbt während seiner Haft im Tower. Erst nach 2 Jahren, 1680, kommen die Zweifel an Oates' vermeintlichen Beweisen auf. Ihr Ziel, Jakob vom Thron auszuschließen, haben sie ohnehin nicht erreicht. Als Charles II. Am 6. Februar 1685 an einer Harnvergiftung stirbt, steigt der jüngere Bruder zum König von England und Schottland auf. Titus Oates, der nach seinen angeblichen Aufdeckungen mit einem großzügigen Ehrensold und einer Dienstwohnung im Whitehall-Palast geehrt wurde, ist jetzt wegen Meineids angeklagt. Galt er gerade noch als Retter, wird er nun zu lebenslanger Haft mit alljährlicher Auspeitschung und Ausstellung am Pranger verurteilt. Nach der sogenannten glorreichen Revolution kommt Oates 1689 wieder frei und erhält bis zu seinem Tod 1705 eine kleine Pension. Mätressen von Charles II. Royale Seitensprünge. Viele Kinder, kein Thronerbe. Der Monarch zeugt zwar etliche Söhne und Töchter, aber er erkennt sie nicht als legitimen Nachwuchs an. Von Franz Metzger. Seinen puritanisch brüten Untertanen beweist ein solches Lotterleben nur Gottlosigkeit. Ihnen entgegnet der König: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der liebe Gott einen Mann ins Elend stürzen würde, nur weil er sich ein wenig zur Seite vergnügt hat. Die Vergnügungen mit Dutzenden von Damen war eine Sache. Doch die Bettgenossinnen machten auch Politik und strebten die Rolle als offizielle Mätressen an. Diese Stellung am Hof beanspruchte als erste Barbara Villiers, die mit Charles aus dem holländischen Exil zurückgekehrt war. Die Schönheit legte sich mit vielen Höflingen an und setzte darauf, dass mindestens 5 ihrer Kinder vom König gezeugt worden waren. Nach 10 Jahren ständiger Querelen reichte es Charles. Er fand die Geliebte mit einem Herzogstitel und der Anerkennung ihrer Kinder als königliche, aber illegitime Sprösslinge ab. Diesen Rang erhielt auch der Sohn, den Charles mit Louise de Kerouaille zeugte. Die mädchenhafte französische Adlige war Charles zugespielt worden, um den französisch-katholischen Einfluss zu stärken, was sie in England denkbar unbeliebt machte. Kein Wunder, dass Charles II. Sich Frauen aus dem Volk zuwandte. Als eifriger Theatergänger suchte er hübsche Darstellerinnen. Ab 1667 war die Sängerin und Schauspielerin Mary Moll Davis seine Favoritin, was nicht folgenlos blieb. Charles konnte so bei einer späteren Opernpremiere seine Ex-Geliebte und seine Tochter gemeinsam auf der Bühne erleben. Vom Theater ins Schlafzimmer fand auch die populärste seiner Mätressen. Nell Gwynn hatte in den Theaterpausen zunächst Orangen verkauft, ehe sie in kleinen Rollen die Bühne betrat, wo sie prompt Charles' Interesse weckte. Die schlagfertige Nell gewann sogar die Freundschaft der Königin. Auch sie gebar Charles 2 von ihm anerkannte, aber nie legitimierte Söhne. Der König hatte sein Vergnügen, aber kein Fehltritt löste das Problem der Thronfolge. Monmouth Rebellion 1685. Der Prinz der Herzen. Der Königssohn James Scott führt einen Aufstand gegen den just zuvor intronisierten Jakob II. An. Der Rebell gilt als Hoffnung der Protestanten, aber er hat einen Makel. Von Franz Metzger. Die Karten sind auch zu schlecht gemischt, als die Armee der Rebellen am 6. Juli 1685 bei Sedgemoor im südwestenglischen Somerset auf die königlichen Truppen trifft. Zwar sind die 4000 Aufständischen zahlenmäßig überlegen, aber überwiegend Handwerker und Bauern, die zumeist nur Sensen, Heugabeln oder Dreschflegel in den Händen halten. Die 3000 Soldaten des Königs dagegen sind bestens ausgebildet und zeitgemäß ausgerüstet. Die Anführer der Rebellen, die sich ihrer Schwäche bewusst sind, planen einen nächtlichen Überfall auf das königliche Lager. Aber der Vormarsch kommt in dem von Wasserläufen durchzogenen Marschland nur langsam voran. Eine feindliche Patrouille bemerkt das Manöver und schlägt Alarm. Das folgende Gefecht endet im Gemetzel. Die Königlichen haben bei dieser letzten Schlacht auf englischem Boden gerade einmal 200 Tote und Verwundete zu beklagen, die Rebellen dagegen 1300. Die meisten der Überlebenden werden gefangen genommen. Kaum jemand entkommt. Zu den Kommandeuren, die sich mit diesem billigen Sieg erste Lorbeeren verdienen, gehört Oberst John Churchill, der als Herzog von Marlborough in die Kriegsgeschichte eingehen wird. Wofür haben die Aufständischen nur die Waffen ergriffen und ihr Leben riskiert? Auch sie wollten einen König als Nachfolger Charles II., aber nicht dessen kürzlich intronisierten katholischen Bruder Jakob, sondern James Scott, Herzog von Monmouth und Buccleuch. Er ist der älteste Sohn von Charles, außerehelich wie alle dessen Kinder, geboren 1649 im holländischen Exil und seit langem die heimliche Hoffnung der Protestanten. War er aber wirklich außerehelich und damit illegitim gezeugt? James' Mutter, die walisische Adelstochter Lucy Walter, soll die Behauptung einer heimlichen Eheschließung mit König Charles in die Welt gesetzt haben. Dieses Gerücht wurde, als sich die Nachfolgefrage zuspitzte, von den radikalen Protestanten eifrig kolportiert und ausgeschlachtet. Lucy Walters war bereits nach einem skandalreichen kurzen Leben vermutlich an Syphilis in Paris gestorben. König Charles selbst verneinte bis zuletzt eine Ehe vehement und ließ eine entsprechende Aussage in die Staatsdokumente eintragen. Seinen Sohn James Scott verlieh der König dennoch hohe Titel und vertraute ihm militärische Kommandos an. Der fesche Offizier erwies sich als allgemein beliebt, weshalb die radikalen Protestanten bald hofften, mit einem Prinzen der Herzen den Lauf der Dinge zu ihren Gunsten zu verändern. Als sich die Konflikte zuspitzen und ein Mordkomplott gegen Charles und seinen Bruder Jakob aufgedeckt wurde, zog es James Scott 1683 vor, ins Exil in die Niederlande zu gehen. Dort erreicht ihn, nach dem Tod seines Vaters Charles, die Aufforderung, Anspruch auf die Krone zu erheben. Die protestantische Mehrheit des Volkes würde ihn unterstützen. Im Juni 1685 landet James Scott, Duke of Monmouth, an der Küste von Dorset. Er findet rasch Zulauf überzeugter Protestanten, darunter Daniel Defoe, später Autor von Robinson Crusoe. Doch die große Massenerhebung bleibt aus und so wandert Scott mit seiner Truppe planlos durch den Südwesten, bis die Monmouth Rebellion bei Sedgemoor ihr blutiges Ende findet. Scott, von seinen Anhängern zum König proklamiert, entkommt vom Schlachtfeld, wird aber nur zwei Tage später gefasst. Und da er als vogelfrei gilt, ohne weiteren Prozess am 15. Juli auf dem Tower Hill in London geköpft. Der Henker, Jack Ketch, benötigt mehrere Hiebe und veranstaltet dabei solch ein Gemetzel, dass er zu einer lächerlichen Figur des Kasperltheaters wird. Für die Menschen in Südwestengland hat der gescheiterte Umsturz ein tragisches Nachspiel. Jakob II. Schickt seinen gefürchtetsten Richter George Jeffreys, der in den blutigen Gerichtssitzungen, Bloody Assizes, wenig Gnade walten lässt. Von den gefangenen Rebellen werden mehr als 300 gehängt und gut 800 als Arbeitssklaven in die Karibik verschifft. Jakob II. Mag gehofft haben, mit dieser brutalen Rache seine Feinde einzuschüchtern. Tatsächlich sägt er damit zusätzlich an den Beinen seines Thrones. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er gestürzt wird. Glorreiche Revolution 1688, Umsturz ohne Blutvergießen. Der Katholik Jakob II. Provoziert immerzu die anglikanische Staatskirche. Als sein niederländischer Schwiegersohn eingreift, droht gar ein Bürgerkrieg. Erst eine Flucht bringt Frieden. Von Karin Feuerstein-Prasser. Ausgerechnet ein freudiges Ereignis wird dem König zum Verhängnis. Die späte Geburt seines Sohnes Jakob, der am 10. Juni 1688 zur Welt kommt, die katholische Taufe erhält und als männlicher Erbe auf Platz 1 der englischen Thronfolge vorrückt. Bis dahin hatten sich die Untertanen mit der katholischen Herrschaft Jakobs II. Abgefunden, denn sie waren sich sicher, dass seine 1662 geborene protestantische Tochter Maria, die mit Wilhelm von Oranien verheiratet ist, Englands nächste Königin sein würde. Jakob II. Herrscht seit 1685. Anfangs erfreut er sich sogar unerwarteter Beliebtheit. Doch seine Herrschaft nimmt rasch absolutistische Züge an, die sich auch gegen die anglikanische Staatskirche richten. Von Beginn an macht sich Jakob II. Für seine Glaubensgenossen stark und vergibt hohe Posten in Armee und Staat vorwiegend an Katholiken. Wie sein Vater verweist er bei Kritik auf sein königliches Privileg, das höher stehe als die Interessen der Staatskirche. Um die Anglikaner zu schwächen, erlässt Jakob im April 1687 die erste Declaration of Indulgence, Toleranzerklärung. Damit sichert er allen Untertanen Religionsfreiheit zu, auch jenen protestantischen Gruppen, die sich von der anglikanischen Staatskirche abgespaltet haben. Der König setzt alle Staatsgesetze außer Kraft, die die Religionen betreffen, und verbietet jede Störung friedlicher sonntäglicher Versammlungen. Ungeachtet seiner Motive ist die Declaration of Indulgence ein bemerkenswertes Dokument religiöser Toleranz. Doch gerade deswegen fühlt sich das protestantische England durch den katholischen König zunehmend bedroht. Zumal die Erinnerung an den Sprengstoffanschlag von Guy Fawkes 1605 höchst lebendig ist. Schließlich wurde der von Katholiken geplant. Die Verstimmung nimmt zu, je mehr sich Jakob II. Auf katholische Ratgeber verlässt. Ohnehin widerspricht die königliche Toleranzpolitik den Gesetzen, die das Parlament 1673 und 1678 eigens verabschiedete, um Katholiken von allen Staatsämtern auszuschließen. Jakob II. Bleibt unbeirrt und erlässt im April 1688 sogar eine zweite Declaration of Indulgence. Künftig soll die Wahl in ein Amt sowie jegliche Beförderung allein von den Verdiensten des Betreffenden abhängen, ohne Rücksicht auf dessen Konfession. Zudem verlangt der König von den anglikanischen Predigern, dass sie seine neuerliche Toleranzerklärung im Sonntagsgottesdienst von ihren Kanzeln verlesen. Vielen geht dies endgültig zu weit. 7 Bischöfe verfassen eine Petition, die sie Jakob II. Am 18. Mai 1688 überreichen. Zu den Unterzeichnern zählt als Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche der Erzbischof von Canterbury. In der Petition erklären sie, es sei schon aus Gewissensgründen unmöglich, dem Klerus das Verlesen der königlichen Erklärung zu befehlen. Ferner verstoße die Erklärung gegen den Parlamentsbeschluss, demzufolge vom Parlament erlassene Gesetze nur mit dessen Einverständnis aufgehoben werden könnten. Sie bitten den König, seine Petition zu überdenken. Aber Jakob II. Denkt nicht daran. Stattdessen stuft er das Schreiben als Schmähschrift ein, lässt die 7 Bischöfe wegen volksverhetzender Beleidigung verhaften und in den Tower bringen. Doch es regt sich weiterer Widerstand. Als ein Gericht die Bischöfe am 30. Juni 1688 freispricht, ist die Freude in der Bevölkerung riesig. Nie seit Menschengedenken vernahm man solchen Jubel und flossen so viele Freudentränen wie heute, schreibt ein Zeitgenosse. Damit wendet sich das Glück gegen den König. Seit geraumer Zeit finden konspirative Treffen statt, und bereits im April 1688 hat der Niederländer Wilhelm von Oranien, der protestantische Schwiegersohn des Königs, signalisiert, er sei bereit, England zu befreien, vorausgesetzt, er werde dazu von einflussreichen Männern schriftlich aufgefordert. Am 30. Juni 1688 setzen 7 Männer, die später als die unsterblichen 7 gefeiert werden, ein entsprechendes Bittschreiben an Wilhelm von Oranien auf. Er möge die Invasion vorbereiten. Zu den Unterzeichnern gehören neben dem Bischof von London führende englische Protestanten. Die geplante Aktion ist riskant. Schließlich gebietet Jakob II. Nicht nur über ein großes Heer, sondern ist auch eng mit Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Befreundet, dem mächtigsten Herrscher Europas. An eine Konfrontation mit Wilhelm von Oranien glaubt Englands König daher nicht. Doch die Geburt seines Sohnes Jakob am 10. Juni hat alles geändert. Denn nun muss die Protestantin Maria die Thronfolge an ihren kleinen Bruder abtreten. So will es zwar das Gesetz, aber eben nicht die große Mehrheit der Engländer, die sich von einer dauerhaften katholischen Stuart-Dynastie fürchtet. Unterdessen wartet Wilhelm von Oranien auf günstige Winde, um mit seiner Invasionsflotte durch den Ärmelkanal zu segeln. Im Spätherbst stechen die Schiffe in See. Und am 5. November 1688, dem 83. Jahrestag des Attentatsversuchs von Guy Fawkes, geht er mit 15.000 Mann im südenglischen Torbay vor Anker. Gleichzeitig führt Jakob II. Dem Schwiegersohn ein zahlenmäßig überlegenes Heer entgegen. Als jedoch immer mehr seiner Soldaten desertieren, verlässt Jakob II. Der alte Kampfgeist. Er befiehlt gar, die Truppen aufzulösen, flüchtet mit Frau und Sohn ins befreundete Frankreich und dankt damit faktisch ab. Ungehindert marschiert Wilhelm von Oranien in London ein. Es ist der Beginn eines Prozesses, der gemeinhin als glorreiche Revolution bezeichnet wird. Glorreich war er insofern, als kein einziger Tropfen Blut vergossen wurde. Ob der Begriff Revolution allerdings historisch korrekt ist, sei dahingestellt. Anders als 1789 in Frankreich läuft auf der Insel alles ohne maßgebliche Beteiligung des Volkes ab. Und dennoch, jetzt ist der Weg frei für Jakobs älteste Tochter. Gemeinsam mit ihrem Gemahl wird sie am 11. April 1689 als Maria II. In Westminster Abbey inthronisiert. Englands erste und bislang einzige Doppelkrönung, die wohl Wilhelms männlichem Stolz geschuldet ist. Die glorreiche Revolution beendet nicht nur die Herrschaft der katholischen Stuarts rasch und unblutig. Sie führt auch zum Ende der religiösen Unruhen und zur Versöhnung von Krone und Parlament. Bereitwillig unterzeichnen Maria II. Und ihr Mann, jetzt Wilhelm III., die Bestimmungen der Bill of Rights. Fortan benötigt der Monarch die ausdrückliche Einwilligung des Parlaments, um ein Gesetz aufzuheben, Steuern einzuziehen und in Friedenszeiten ein stehendes Heer zu unterhalten. Und im Mai 1689 bestätigt der Toleration Act allen, die sich von der Staatskirche abgewandt haben, zumindest eingeschränkte Religionsfreiheit. Soweit wie die Toleranzerklärungen Jakobs II. Geht dieses neue Gesetz jedoch nicht. Seit der glorreichen Revolution hat kein englischer Monarch mehr versucht, gegen das Parlament zu regieren. Während sich auf dem Kontinent der Absolutismus durchsetzt, entwickelt sich in England eine konstitutionelle Monarchie, ein Königtum also, dessen Macht von Verfassungsdokumenten begrenzt ist. So endet Englands wildes Jahrhundert friedlich. Serie Dynastien des Geldes. Familie Guggenheim. Die Medici von Amerika. Neben den Rockefellers, Astors und Vanderbilts zählen sie zu den legendärsten Unternehmerdynastien der USA. Sie haben nicht nur ihren eigenen Reichtum stetig vermehrt, sondern der Welt als Philanthropen und Mäzene auch vieles an Kulturreichtum beschert. Von Maria Schertl. Da ist Peggy, die extravagante Kunstsammlerin, die nicht nur Gemälde und Hunde, sondern auch zahllose Liebhaber um sich schart. Dann Peggys Vater Benjamin, berühmtestes Todesopfer der Titanic-Schiffstragödie, der nach der Kollision mit dem Eisberg noch entspannt seinen feinsten Anzug anzog und als verheirateter Mann, notorischer Fremdgänger, seiner französischen Geliebten ins Rettungsboot verhalf, bevor er selbst in den eisigen Fluten verstarb. Oder auch Harry, Peggys Cousin und leidenschaftlicher Aviator, der über den legendären Flugpionier Charles Lindbergh mal naserümpfend sagte, der schafft es nie, er ist zum Scheitern verurteilt. Peggy, Benjamin und Harry, sie alle besaßen Charisma und Style, zählen bis heute zu den schillerndsten Mitgliedern der weitverzweigten Familie und trugen erheblich zum Mythos der Dynastie bei. Einer Dynastie, die mal von einem Buchautor sogar als die Medici Amerikas gerühmt wurde. Sie zählen zu den legendärsten Unternehmerfamilien der USA. Neben ihrem Reichtum sind sie vor allem für ihre Philanthropie und ihr Mäzenatentum bekannt. Begonnen hat alles im elsässischen Örtchen Guggenheim im 17. Jahrhundert. Als das Dorf seinen jüdischen Einwohnern das Wohnrecht entzieht, lässt sich die Familie stattdessen im schweizerischen Lengnau nieder. Die erste urkundliche Erwähnung der Guggenheims dort stammt aus dem Jahr 1696. Eigentlich sind damals in Lengnau nur wohlhabende Juden zugelassen, die Guggenheims sind eher ärmlich. Als Isaac Guggenheim 1807 stirbt, ist er gleichwohl der reichste Jude des Orts. Er hinterlässt 830 Gold- und Silbermünzen, Porzellan, Pfannen, eine Kaffeekanne, 4 Federbetten, 19 Bettlaken, 15 Handtücher und 8 Nachthemden. Isaacs Enkel Simon Guggenheim I. begründete schließlich die heutige Linie der Dynastie. Als Schneider schlägt sich Simon in Lengnau halbwegs durch, verkauft Knöpfe, Schnürsenkel, Bänder oder auch Töpfe und Pfannen. Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1836 steht Simon mit 5 Kindern allein da. Er verguckt sich in die Witwe Rachel Meyer, doch die Juden gegenüber eher unfreundlichen Schweizer Behörden verweigern dem Paar die Eheerlaubnis mit der Begründung, dass sie unvermögend seien. Simon und Rachel beschließen, 1847 in die USA zu emigrieren. Mit insgesamt 12 Kindern und weiteren Verwandten landen sie in Philadelphia. Der Aufstieg der Familie in Amerika beginnt. Zunächst aber reicht das spärliche Kapital Simons nicht, um einen neuen Schneiderladen zu eröffnen. Er verdingt sich als Handelsvertreter. Sein Sohn Meyer wird der erste Guggenheim, den es in die Industrie verschlägt. Er hat eine Nase für gute Geldanlagen und verdient ein kleines Vermögen mit Eisenbahnaktien, steckt Geld in Grund und Boden in der erfolgreichen Hoffnung, Kupfer, Blei und Silber zu finden. Wie der Biograf John H. Davis notiert, was die Familie sehr reich machte, war die Fähigkeit, Entwicklungen richtig einzuschätzen. Meyer und die anderen Guggenheims kaufen mit den rauen Mengen an Geld, die hereinkommen, Kupfer, Kohle, Eisen und Wälder. Zwischen Alaska und Bolivien schürfen sie Diamanten. Mitunter geraten die Guggenheims wegen Ausbeutung von Minenarbeitern in die Kritik. Gleichwohl investiert schon die erste und zweite Generation der Familie in Charity, fördert Krankenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen. Die dritte Generation, die Kinder von Meyers 7 Söhnen, entspricht indes dem Klischee vieler reicher Erben. Sie sind bekennende Hedonisten, beschäftigen sich mehr mit dem Dasein in Saus und Braus als mit unternehmerischen Aktivitäten. So bekundete Daniel Guggenheims Sohn Robert, Enkel von Meyer, mal ungeniert: Jede reiche Familie hat unter sich mindestens einen Gentleman, der nur seinem Privatleben frönt. Ich habe mich entschlossen, diese Position auszufüllen. Harry Frank Guggenheim, ebenfalls Enkel von Meyer, fängt an, sich darum zu kümmern, was die Familie künftig mit den mittlerweile schwindelerregenden Reichtümern machen will. Selbst beschäftigt mit seinen Leidenschaften für Pferde, Zucht, Luftfahrt und das Verlegen von Zeitungen, befasst sich Harry als einer der ersten in der Sippe damit, die Guggenheims in eine philanthropische Zukunft zu führen. Der hauptberufliche Diplomat, zum Beispiel als US-Botschafter für Kuba von 1929 bis 1933, bemüht sich zeitlebens um verschiedene Stiftungen wie jene für Luftfahrtprojekte. Seine Cousine Peggy, Tochter des Titanic-Opfers Benjamin, ist es, die den Namen Guggenheim endgültig in die Kunstwelt führt. Die New Yorkerin, ab 1941 kurz verheiratet mit Max Ernst, schafft es, als Autodidaktin ein Gespür für bedeutende Gemälde zu entwickeln. Die lebenslustige Chatsetterin habe von Kunst gar keine Ahnung, maulen die Spötter. Dennoch gelingt es ihr, große Werke zu sammeln, von Picasso, Calder oder Mondrian, heute noch zu bestaunen in ihrem venezianischen Palazzo. Ihr Onkel Solomon R. Guggenheim begründet die weltweiten Guggenheim-Museen. Der Millionär beginnt Anfang der 1930er Jahre, Werke von modernen europäischen Künstlern wie Wassily Kandinsky zu sammeln. 1943 beauftragt er den renommierten Architekten Frank Lloyd Wright mit einem Museumsneubau in Manhattan. Im November 1949 stirbt Solomon, noch bevor der Bau beginnt. 1959 wird das nach ihm benannte Museum in New York eröffnet, bis heute einer der berühmtesten Kunsttempel der Welt. Es folgen Zweigstellen in Bilbao, Las Vegas und bis 2012 in Berlin. Peggys Sammlung in Venedig gehört ebenfalls zur Guggenheim Foundation und führt 2017 zu einem erbitterten Rechtsstreit. Peggy hat ihren Kindern und Enkeln ein zu mageres Erbe hinterlassen. Trotzdem verliert die Enkelgeneration beim Zank mit der Foundation um all die Millionen vor Gericht. Es gibt andere Guggenheims, die sich in den familiären Gefilden zwischen Unternehmertum und Kunstmäzenatentum von jeher lieber einen eigenen Weg suchen. So zum Beispiel die 2020 verstorbene New Yorkerin Iris Love, Urgroßnichte von Museumsgründer Solomon. Sie wird als passionierte Archäologin berühmt und erhält den Spitznamen Indiana Jones im Minirock. Im November 1984 treffen sich ein paar hundert Nachfahren von Meyer Guggenheim zu einer Party im Solomon Guggenheim Museum auf der New Yorker Fifth Avenue. Es ist das letzte bekannte große Familientreffen. Heute leben die Erben verstreut zwischen Amerika und Europa. Wenige von ihnen tragen noch den Namen Guggenheim. Die einstigen Unternehmen werden längst von Managern kontrolliert. Ob sich die Guggenheims ihr jüdisches Erbe bewahrt haben? Wohl nicht. Schon Meyer erzieht seine Söhne nicht sehr religiös. Die Kinder späterer Generationen wachsen mit dem christlichen Glauben auf. Was von den Guggenheims heute bleibt, sind vor allem großartige Museen. Na dann, Prost! Zu Silvester und anderen festlichen Anlässen, wenn Menschen feiern, stoßen sie mit Weingläsern oder Bierkrügen an. Das Ritual ist nicht nur uralt, sondern folgt seit jeher auch strengen Regeln. Von Agnes Verzeckers. Bald, so wird es 12 schlagen, Prost Neujahr, wird mancher sagen, aber mancher ohne Renn, denn es gibt vergnügte Herren. Auch ich selbst, auf meinen Wunsch, mache mir ein wenig Punsch. In den weiteren Strophen seines Gedichts blickt Wilhelm Busch auf das letzte Jahr zurück, vor allem aber auf eine verflossene. Weil er allein vor dem Ofen sitzt, prostet er sich nun selbst zu und bricht sich dabei nicht nur das Herz, sondern ein kulturübergreifendes Tabu. Seit dem frühesten Genuss von Alkohol, schon Jäger und Sammler im Nahen Osten sollen eine Art Bier gebraut haben, ist das Trinken ein sozialer Akt. Und selbst in unserer westlichen Individualgesellschaft sollte man zumindest an einem Bartresen sitzen. Ganz allein prostet man dann eben dem Barkeeper zu. Seit jeher hilft Alkoholgenuss nicht nur Kontakte zu knüpfen, sondern ist auch streng reglementiert. Fast alle Trinkrituale beinhalten das Teilen. In Georgien wird der Brauch, aus demselben Becher zu trinken, Megobarebi genannt, was so viel wie enge Freunde bedeutet. Bei den Lele in Saire wird Trunkenheit missbilligt, weil sie darauf hindeutet, dass man allein und zu viel getrunken hat, ohne zu teilen. So mag auch der Spruch, nur ein Schwein trinkt allein, seinen Ursprung in den Trinkgelagen früherer Kulturen haben. Unsere Vorfahren tranken nicht nur gemeinsam, sondern oft auch aus demselben Gefäß. So ist auf altägyptischen Abbildungen ein großer Topf mit vielen langen Strohhalmen zu sehen. Bei den Germanen herrschte ein Trinkzwang, gegen den Missionare keine Chance hatten. So hieß es in der ökonomischen Enzyklopädie: Trunk liebe der Deutschen, die, sowieso schon dem Trunke ergeben, auch noch das Gesundheitstrinken der Griechen und Römer annahmen. Der Zwang ging so weit, dass der Schriftsteller Grimmelshausen noch im 17. Jahrhundert berichtete, wie ihm beim Zutrinken oft der Angstschweiß ausbrach, doch es musste gesoffen sein. Das Kampftrinken war eine Form des Duells ohne Waffen. Wer nicht mithalten konnte oder wollte, wurde ausgegrenzt oder tätlich angegriffen. Die Gelage endeten meist mit allgemeiner Bewusstlosigkeit. Adelige Herren konnten ihre Diener vorschicken. Dahinter stand auch die Angst, vergiftet zu werden. Aus dieser Sorge heraus soll der Brauch des Anstoßens entstanden sein. Der Gastgeber goss einen Schluck aus dem Glas des Gastes in sein eigenes. Dann wurde angestoßen, um das gegenseitige Vertrauen zu besiegeln. Oder man stieß gar so heftig an, dass der Wein von einem Becher in den nächsten spritzte. Schließlich mag es auch das Scheppern und Klirren gewesen sein, das dem abergläubischen Menschen als gutes Mittel erschien, um böse Geister zu vertreiben. Nicht zuletzt war das Anstoßen eine Möglichkeit, mit dem feinen Kristall anzugeben. Schnödes Glas klingt lange nicht so klar und hell. Apropos Status, auch Bauern und Handwerker hatten ihre festen Rituale und Gesetze. Die Zünfte verfügten über ausgefeilte Trinkordnungen, auch Komment genannt. Aus diesen wiederum leiteten die Studentenverbindungen ihre komplexen Trinksitten ab. Zum Beispiel den Salamander. Dabei werden Gläser nach dem gemeinsamen Leeren auf dem Tisch gerieben oder geklappert und auf ein bestimmtes Kommando gleichzeitig deutlich hörbar auf dem Tisch abgesetzt. Nur bei perfekter Koordination entsteht dabei der gewünschte verbindende Soundeffekt. Auch unser Prost hat seinen Ursprung in der Studentensprache. An Universitäten war es schon im 15. Jahrhundert üblich, den Doktorschmaus abzuhalten. Dabei brachten die Studenten Wein und Konfekt für ihre Prüfer mit, die beides während des mündlichen Examens verzehrten. Ihrem Prüfling wünschten sie dabei auf Lateinisch Prosit, es möge nützen. Laut Knicke gilt Prost heute deswegen als unfein. Es klingt zu sehr nach Geschäft. Aber auch Gesundheit wecke unschöne Assoziationen, denn das wurde einst zu Pestzeiten ausgerufen, wenn jemand nieste. Jedoch nicht, um seinem Gegenüber Wohl zu wünschen, sondern um sich selbst zu schützen. Wenig appetitlich ist auch der Ursprung des Toastens. Es soll auf eine Sitte aus dem 17. Jahrhundert zurückgehen. Dabei wurde am Ende einer Rede ein gewürztes Brotstück ins Glas getunkt, um den nicht ganz so feinen Geschmack des Weins zu überdecken. Wer jetzt den Spaß am Zutrinken verloren hat, kann es zu Silvester ja mal mit dem ungarischen Egeszegedre versuchen. Schnell wird aus dem Zungenbrecher ein Egeszegedre. Und das heißt, auf deinen ganzen Hintern. Klingt fast wie guter Rutsch. Porträt. Hedy Lamarr, Lady Bluetooth. Nein, sie hat das Internet nicht erfunden, doch auf ihren Ideen bauen GPS und WLAN auf. Sie war überirdisch schön und wahnsinnig glamourös. Vor allem aber war dieser Hollywood-Star ein kluger Kopf. Von Isabella Huber. Was würden Sie tun, wenn Ihre 17-jährige Tochter ins tschechische Ausland ausbüchst und dort einen Film dreht? einen experimentellen, künstlerisch interessanten Film, in dem das Kind aber splitterfasernackt im See schwimmt und danach weiterhin unbekleidet durch den Wald springt. Als wäre das nicht genug, simuliert die junge Dame anschließend den ersten Orgasmus der Filmgeschichte. Emil und Gertrud Kiesler jedenfalls waren entsetzt bei der Premiere in Wien 1933 und auch Hedwig Eva Maria dürfte im Kino schlagartig klar geworden sein, dass sie den Bogen überspannt hatte. Papa Kiesler verließ die Vorstellung, Ehefrau und Tochter im Schlepp. Symphonie der Liebe hieß der Film des tschechischen Regisseurs Gustav Machaty ursprünglich, auch wenn er als Ekstase in die Filmgeschichte eingehen sollte. Es war ein Riesenskandal, sogar der Papst warnte vor so viel Sittenlosigkeit. Sie haben mich überredet, ich war ein Kind und hatte Angst vor den Konsequenzen, wenn ich mich weigere. Die Schauspielerin hat ihr Leben lang versucht, sich aus der Nummer rauszureden, glauben müssen wir ihr das nicht. Hedwig Kiesler, die spätere Hollywood-Ikone Hedy Lamarr, war alles Mögliche, aber sicher nicht naiv. Sie wusste, was sie tat. Auch weil sie in dem Film genau die Frau spielte, die sie ihr Leben lang sein würde. Eine unglücklich verheiratete Frau, die sich Liebhaber nimmt und nach eigenen Regeln lebt. 6-mal war Hedy Lamarr verheiratet, nie länger als ein paar Jahre. 6-mal hatte sie ihre Ehemänner verlassen. Die Liste ihrer Liebhaber ist deutlich länger und liest sich wie das Who is Who der Schauspielelite Hollywoods. Am glücklichsten, das hat sie der amerikanischen Zeitschrift Vanity Fair mit 84 Jahren verraten, war sie stets zwischen den Ehen. »Ich war ein Enfant terrible«, hat Hedy Lamarr ihre Kindheit in Wien zwischen den Weltkriegen beschrieben, »und schrecklich verzogen, weil niemand diesem schönen, charmanten Kind widerstehen konnte.« Die Mutter versuchte es, aber spätestens beim Vater, der wichtigste Mann meines Lebens, bekam Hedwig ihren Willen. Das Elternhaus war kultiviert und vermögend, säkuläre Juden des Wiener Großbürgertums, Hausangestellte inklusive. Papa war Bankdirektor, Mama ausgebildete Konzertpianistin. Hedy besuchte eine Privatschule, erhielt Klavier, Ballett und Sprachunterricht. Sie war die klassische höhere Tochter, die vernünftig verheiratet werden sollte. Bis dahin durfte Hedy gern ein wenig Schauspielern, Unterricht bei Max Reinhardt nehmen und mit Heinz Rühmann Schmonzetten drehen. Die Karriere nahm Fahrt auf, bis sich Hedy mit Ekstase vergaloppierte. Ihre nächste Rolle war das glatte Gegenteil. Der gute Ruf musste wiederhergestellt werden. Als Kaiserin Sissi begeisterte Fräulein Kiesler im sittsamen Krinolinenkleid auf der Bühne das Wiener Operettenpublikum. Die Verehrer standen Schlange, allen voran Fritz Mandl, 14 Jahre älter, Waffenfabrikant und drittreichster Mann Österreichs. Ob die Eltern Hedy zu dieser Partie gedrängt haben oder sie selbst bei so viel Reichtum schwach wurde, wir wissen es nicht. Jedenfalls konvertierte Hedy mit 19 Jahren zum Katholizismus und heiratete. Bühnen- und Filmkarriere gab sie auf, weil Fritz seine schöne Frau für sich haben wollte. Er überhäufte sie mit Diamanten- und Chanel-Kleidern, bot Reisen nach Capri, Venedig und Monte Carlo und sperrte Hedwig in einen goldenen Käfig, sehr golden. Als sie sich in Paris nicht für einen Ring entscheiden konnte, schenkte er ihr 4. Und sehr käfig, weil Hedy ab sofort rund um die Uhr unter Aufsicht stand. Nach 4 Jahren mit dem eifersüchtigen Ehemann hatte sie genug. Sie floh bei Nacht und Nebel mit dem Fahrrad zum Bahnhof, von dort mit dem Zug nach Paris und anschließend über Calais nach London, wo sie der amerikanische Filmproduzent Louis B. Mayer unter Vertrag nahm. Im September 1937 betrat Hedwig Kiesler-Mandl in London den französischen Luxusdampfer Normandie, um ihn Tage später in New York unter Blitzlichtgewitter als Hedy Lamarr wieder zu verlassen. Das Meer hätte sie zu ihrem neuen Namen inspiriert, so die offizielle Lesart. Pustekuchen, vor allem klang er exotisch, was zu ihrem künftigen Image passte und nicht eindeutig österreichisch-deutsch. 1937, keine ganz dumme Idee. Auch wenn Hedy nun einen Film nach dem anderen drehte, mit Judy Garland, Spencer Tracy, Clark Gable, auch wenn sie zum Star und zur Glamour-Königin wurde, eine wirklich große Schauspielerin war sie nie. Regisseuren und Kameramännern reichte es meist, dieses überirdisch schöne Geschöpf perfekt auszuleuchten und ein bisschen verrucht aussehen zu lassen. Irgendwann ließ es Hedy dabei bewenden. Sie machte den Mittelscheitel und brünette Locken populär, war das Vorbild für Disneys Schneewittchen und Catwoman im Batman-Comic. Dass sie auch ein kluger Kopf war, eine leidenschaftliche Antifaschistin und Erfinderin, interessierte in der Traumfabrik niemanden. Zusammen mit dem amerikanischen Pianisten George Antheil tüftelte sie während des Zweiten Weltkriegs an einer alternativen Torpedosteuerung. Wenn die Signale, so die Überlegung, statt nur auf einer auf wechselnden Frequenzen übertragen würden, könnten sie nicht nachverfolgt werden. Die Steuerung wurde nie gebaut. Hedy erhielt neben dem Patent den dringenden Rat, sich, schön wie sie sei, doch lieber für den Verkauf von Kriegsanleihen stark zu machen. Sie heiratete 5 weitere Male, adoptierte ein und bekam 2 leibliche Kinder, drehte Filme, versuchte sich, erfolglos, als Produzentin und blieb doch für die meisten nicht mehr als ein schönes Gesicht, bis dieses Gesicht durch Schönheitsoperationen immer mehr zur Maske erstarrte. Dass ihre Idee des Frequenzsprungverfahrens zur Grundlage von WLAN, Bluetooth und GPS wurde, hat sie noch miterlebt. Dass sie für junge Menschen, die keine Ahnung haben, dass es einmal eine Schauspielerin namens Hedy Lamarr gegeben hat, als Erfinderin des Internets gilt, hätte sie ganz sicher gefreut. Historische Pleiten. Und jährlich grüßt der Kanzler. Bei der Neujahrsansprache von Helmut Kohl an Silvester 1986 dürfte manch ein Fernsehzuschauer ein Déjà-vu erlebt haben. Oder etwa doch nicht? Von Katharina Behmer. Am Silvesterabend denken wir zurück an das, was im ausklingenden Jahr unser Leben in der Familie und im Beruf geprägt hat. Wer am 31. Dezember 1986 den Fernsehapparat eingeschaltet hat, hört in der ARD diese Worte. Die traditionelle Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Soweit alles normal. Doch der eine oder andere im Publikum muss spätestens aufhorchen, als Kohl ein frohes 1986 wünscht. Moment mal, weiß der Kanzler nicht, welches Jahr es ist? Kohl sitzt zu diesem Zeitpunkt schockiert im heimischen Wohnzimmer. Statt der kurz zuvor aufgezeichneten Rede sieht er die Ansprache des Vorjahres 1985 über den Bildschirm flimmern. In der Sendezentrale der Tagesschau hat jemand das falsche Band eingelegt. Schuld an der Verwechslung seien eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände und keine besonders günstigen Lichtverhältnisse, wie die ARD später erklärt. Peinlich. Peinlicher noch, dass vielen Zuschauern gar nicht auffällt, dass nicht nur das Datum, sondern die ganze Rede verjährt ist. Selbst beim Vergleich mit dem ZDF, wo die richtige Rede läuft, ist wenig Unterschied erkennbar. Kohl sitzt bei beiden Reden im Arbeitszimmer vor einer Schrankwand in Eiche rustikal und spricht von Frieden und Arbeitslosigkeit. Im Hintergrund die Flagge, schwarz, rot, gold. Nur kleine Details sind anders. Im ZDF trägt der Kanzler eine gestreifte Krawatte. Schwarz, grau, blau. Im ARD sind die Streifen nur blau und grau. Sie hörten Englands wilde Jahre, 1605 bis 1688. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.